Unter den bekannten deutschsprachigen Autorinnen und Autoren des 20. Jahrhunderts ist Anna Seghers eine der unbekanntesten. Zumindest erscheint mir das so. Dabei ist sie vielleicht die größte Erzählerin in deutscher Sprache in dem Jahrhundert. Der Literaturwissenschaftler Hans Meyer hat das so gesehen. Unbekannt ist sie natürlich nicht in dem Sinne, dass man ihren Namen und Texte von ihr nicht kennen würde. Das Siebte Kreuz ist ein sehr bekanntes Buch, gehört seit dem Zweiten Weltkrieg zum schulischen Kanon, im Osten wie im Westen. Aber wer sie als Mensch war, wofür ihr Herz schlug und worüber sie sich leidenschaftlich aufregen konnte, das wissen wir nicht in dem Maße, wie wir es von ihren Altersgenossen Bertolt Brecht oder Erich Kästner wissen. Sie wollte nicht, dass wir das wissen, hat sich zurückgehalten, wenn es um ihre Person ging und wirkte hinter ihrer Rolle als Präsidentin des Schriftstellerverbandes der DDR wie erstarrt. Sie fand, dass eine Schriftstellerin durch ihre Werke sprechen sollte und hat damit natürlich auch recht. Aber neugierig ist man doch, Anna Seghers besser kennenzulernen. Und das kann man in dieser langen Nacht. Es lohnt sich nicht nur der Werke wegen, sondern auch ihres Lebens wegen. Denn es ist ein Jahrhundertleben, das sie als Jüdin und Kommunistin, als ins Exil Vertriebene und als Teil der Aufbaugeneration der DDR und als große Autorin gelebt hat. Am 19. November 1900 wurde sie geboren. Am vergangenen Mittwoch wäre ihr 125. Geburtstag gewesen. Seien Sie gespannt auf die lange Nacht über Anna Seghers von Steffen Thiemann. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich, wie immer, unter langenacht@deutschlandfunk.de. Alle langen Nächte der letzten Monate können Sie in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Als sie 60 war, war ich 15. Ihre Bücher waren Pflichtlektüre in der Schule, deren Lehrer uns beibrachten, dass der Kampf, den sie in ihren Romanen und Erzählungen beschrieb, in unserem Land längst entschieden war. So las ich ihre Bücher, wie man Berichte aus einer vergangenen Welt liest, in der die Helden gegen ausgestorbene Monster kämpfen oder an Krankheiten sterben, die lange schon heilbar sind. Ich dachte mir, dass sie gut reden hat. Angekommen am Ziel ihrer Wünsche nach der Verjagung. Aber ich war nicht am Ziel, sondern am Anfang meiner Wünsche. Ich hielt den Traum der Seghers vom Aufstand der Gerechten für einen trügerischen Traum. Diese Worte stammen von Thomas Brasch, ein Kind jüdischer Kommunisten, die, wie Anna Seghers, nach dem Krieg aus dem Exil in den Osten Deutschlands zurückgekehrt waren, um hier eine neue Gesellschaft aufzubauen. Thomas Brasch schreibt diesen Text 1983. Jahre zuvor ist er, an den realsozialistischen Verhältnissen verzweifelnd, aus der DDR ausgereist in den Westen, auf die andere Seite der Mauer. Auch hier bleibt er ein Unangepasster. Jetzt aber in einem Land arbeitend, das regiert wird von den Verhältnissen, die sie beschrieben hatte, verstand ich, was sie mir sagen wollte und was ich damals nicht verstanden hatte, als sie 60 war und ich 15. Jetzt bin ich 38 und sie ist tot. Seghers hat Narben hinterlassen. Sie hat dem Untergang des Menschen nicht zugesehen. Sie hat über eine Hoffnung geschrieben und noch heute weiß ich nicht, woher sie die hatte. Vor diesem möglichen neuen und letzten Krieg würde ich sie gern danach fragen. Aber das kann ich jetzt nicht mehr. Anna Seghers hat sich selbst frühzeitig als politisch engagierte Schriftstellerin verstanden. Ich glaubte schon damals, dass wahrhaft künstlerische Literatur mit dem Wesentlichen verbunden ist. Und wenn mir künstlerisch etwas gelang, dann trat meine Verbundenheit mit dem, was ich für wesentlich hielt, daraus hervor. Man kann gar nicht das Künstlerische vom Politischen abtrennen. Die Hoffnung, von der Thomas Brasch spricht, verband sie mit einer Idee von einer sozialistischen Gesellschaft. Und das ist diese Doppelsicht, Widersprüchlichkeit, die mich anzieht an der Segers. Also nicht das klare, offene Botschaft bringen von der schönen Zukunft, sondern, also das hat sie nie gemacht. Die Biografin und Herausgeberin Christiane Zehl-Romero. Eine schöne Zukunft hat sie nie versprochen. Also es wird immer gesprochen, dass sie Hoffnung gegeben hat. Ihre Bücher wurden von den Nazis verbrannt und verboten. Sie kommt 1947 aus dem Exil in das zerstörte Berlin zurück, als eine weltberühmte Schriftstellerin, die in Deutschland zu diesem Zeitpunkt kaum jemand gelesen hat. Ihr berühmtester Roman, Das siebte Kreuz, erschien 1942, zuerst in den USA auf Englisch und wurde schnell zu einem riesigen Erfolg. Später in 42 Sprachen übersetzt, von Hollywood 1944 verfilmt, ein Stück Weltliteratur. Ein Roman, der ihr gesamtes literarisches Schaffen bis heute überstrahlt. Es gibt eine Standarderklärung, die von dem Literaturwissenschaftler Hans Meyer kommt und danach immer wieder zitiert wird. Die lautet, dass Anna Segers die bedeutendste deutschsprachige Erzählerin des 20. Jahrhunderts ist. Das klingt sehr wuchtig, aber wenn man anfängt nachzudenken, kann man und zu lesen, wird man sagen, ja, das stimmt. Carsten Jacobi, Germanist und Mitherausgeber der Gesamtausgabe von Anna Segers. Erstens mal greift Anna Segers wirklich die Techniken der Moderne, des modernen Erzählens auch tatsächlich auf. Also auch wenn sie ja erstmal ganz realistisch eigentlich in manchen Werken erscheint, doch auch Teil eigentlich der Durchsetzung moderner Formen, filmischer Techniken, Montagetechniken im Roman. Und zweitens sind dann die Gegenstände, über die sie schreibt, bei manchen Werken natürlich von unmittelbarer Anschaulichkeit, wie zum Beispiel beim Siebten Kreuz. Und wenn man sich mit Romanen beschäftigt, die nicht ganz so bekannt sind, wird man trotzdem sehen, dass da sehr, sehr gegenwärtige Themen behandelt werden. Das ist natürlich bei Transit, was auch sehr bekannt ist, ganz evident, die Flüchtlingsthematik. Und wir haben gerade in der Zeit des Exils auch etliche Romane und auch kürzere Texte, die schon zum Verständnis des Nationalsozialismus beitragen können. Wie für viele Emigranten ihrer Generation ist die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus ein Lebensthema. Sie selbst war immer wieder existenziellen Gefahren ausgesetzt, die nicht spurlos blieben. Was sie besonders macht, sind eigentlich die Widersprüche in ihrem Leben und ihrem Werk. Und natürlich hat sie mit ihrer Empfindlichkeit für die Verhältnisse, in denen sie lebte und den schlimmen Erfahrungen, die sie machte, war sie sehr sensibel für alles, was um sie herum vorging. Ihre Biografin Christiane Zehl-Romero. Also sie hat immer wieder Themen, die für ihre Zeit zeitgemäß sind und die aber so wichtig sind, dass sie immer wieder, wie im Flucht, Exil, Widerstand, ja, dass die immer wieder in verschiedenen Versionen aufkommen. Und weil sie so wenig wirklich Partei nimmt in den Texten, ja, findet man alles Mögliche, woran man sich halten kann und was einem immer wieder beschäftigt, finde ich. Vor allen Dingen die Erzählungen haben mich immer sehr berührt. Natürlich auch so der Aufstand der Fischer von St. Barbara, aber vor allem die Erzählungen, da eben auch diese karibischen Geschichten, die ich für ganz außerordentlich halte, die mich regelrecht angesprungen sind. Und in ihrer Bedeutsamkeit und Aktualität gibt es, glaube ich, weniges in der deutschen Literatur, wo ich sage, dass ist etwas, was uns ganz unmittelbar heute angeht und angehen wird. Der Schriftsteller Ingo Schulze, Herausgeber eines Bandes mit Erzählungen von Anna Segers. Nach den Jahren der Emigration in Frankreich und in Mexiko ist ihre Entscheidung, im sowjetisch besetzten Teil Deutschlands am Aufbau einer neuen, gerechteren, antifaschistischen Gesellschaft mitzuwirken, eine Entscheidung, von der sie nie abrücken wird. Die Kompromisse, die damit verbunden sind, ihre inneren Konflikte, macht sie nie öffentlich. Die Schriftstellerin Edith Anderson beschrieb im Rückblick die Rolle von Anna Segers in der DDR mit den Worten: Sie, die Partei, idealisierte Anna zur Darstellerin einer idealisierten Arbeiterklasse. Legte sie fest, blühendes Abbild tugendhafter Weiblichkeit, das sie zu sein schien, auf die Rolle der standhaften, kommunistischen Unschuld. Die Rolle wurde ihr Kreuz. Unentwegt drängte man Anna in die Öffentlichkeit. Sie musste Betriebsbrigaden und Schulen besuchen, die ihren Namen trugen. Und sie wurde von ihrem Schreibtisch weggezerrt, um auf Konferenzen in Deutschland und im Ausland Reden zu halten. So als stünde sie zur freien Verfügung. Aber sie wagte es nicht, sich zu verweigern. Die Nachkriegsjahre sind geprägt vom Kalten Krieg, der atomaren Bedrohung, der Wiederbewaffnung und einer existenziellen Konfrontation zwischen den politischen Systemen. Als in Berlin die Mauer gebaut wird, kommentiert Anna Segers das Ereignis mit den Worten: Der Tag, an dem dieses Tor versiegelt wurde, war ein guter Tag für die DDR. Gewiss, entschiedene Absperrung von West-Berlin hat für viele einzelne Menschen Kummer und Sorge gebracht. Doch was sind die Sorgen im Vergleich zu dem Leid, das eine Stunde Krieg bringen würde? Für die Generation eines Autors wie Thomas Brasch stellt sich die Existenz dieses Bauwerks zu diesem Zeitpunkt, da ist er gerade 16, natürlich anders dar. In der Bundesrepublik ist die Empörung groß. Anna Segers gilt hier als stalinistische Staatsdichterin, die in der sogenannten Ostzone ihre literarische Qualität eingebüßt hat. Ein Urteil, welches in der Bundesrepublik lange Zeit die Wahrnehmung bestimmt. Sie hat so einen Blick auf Menschen, der ist nicht hart, der ist eher so zugewandt. Aber gleichzeitig erzählt sie auch in dieser Zugewandtheit schon sehr harte Geschichten, ja. Also es ist immer so etwas in ihr als Autorin, dass sie auch so an diese Kraft der Schwachen glaubt, ja. Und in dem Sinne dann auch irgendwie, wenn man es jetzt etwas profan sagen will, an das Gute im Menschen, ja. Und da unterscheidet sie sich ja doch von anderen AutorInnen auch ihrer Generation oder der nachfolgenden Generation, auch von DDR-AutorInnen, ja. Die Schriftstellerin Annette Gröschner. Auch der Blick auf das Weibliche, finde ich, ist ein interessanter Blick, auch wenn ich ihn jetzt eher als einen früheren Blick sehe, so, ja. Also nicht so als etwas, was jetzt meine Gegenwart so bestimmt, aber ich finde, dass es so einen Weg gibt der Entwicklung von Frauenfiguren oder den Sprechen über Frauen von Autorinnen, und da ist sie eine ganz wichtige Person. Die Schriftstellerin Christa Wolf fasste einmal ihr Bild von Anna Segers in diesen Worten zusammen: Anna Segers, Deutsche, Jüdin, Kommunistin, Schriftstellerin, Frau, Mutter. Jedem dieser Worte denke man nach. So viele einander widersprechende, scheinbar einander ausschließende Identitäten. So viele tiefe, schmerzliche Bindungen. So viele Angriffsflächen. So viele Herausforderungen und Bewährungszwänge. So viele Möglichkeiten, verletzt zu werden. Ausgesetzt zu sein. Bedroht durch Todesgefahr. Bis ins hohe Alter ist Anna Segers darauf bedacht, ihre eigene Identität, alles Private, zu verbergen. Was die biografischen Fragen anbelangt, die Erlebnisse und die Anschauungen eines Schriftstellers, glaube ich, werden am allerklarsten aus seinem Werk, auch ohne spezielle Biografie. So formulierte sie es 1964 gegenüber Christa Wolf, die damit begonnen hatte, Material für eine Segers-Biografie zu sammeln, die letztlich nie realisiert wurde. Segers erwies sich bei dieser Unternehmung als wenig hilfreich, hatte sie doch einen Horror vor Dokumenten, die einen so schrecklich festlegen. Schließlich geht man nicht mit einem Pseudonym durchs Leben, wenn man von allen erkannt werden will. Thank you. Die Jahre in der DDR verbrachte Anna Segers im Südosten Berlins, in dem eher unscheinbaren Berliner Bezirk Adlershof, wo sie seit 1950 lebte. Ein Stadtteil mit kleinstädtischem Charakter, durchtrennt von der S-Bahn und dem sechsspurigen Adlergestell, vornehmlich bewohnt von Angestellten und Arbeitern, den sogenannten kleinen Leuten. Wie geschaffen für jemanden, der eigentlich nicht beachtet, sondern nur ungestört seiner Arbeit dem Schreiben nachgehen will. Vormittags am Roman arbeiten, abends eine kurze Erzählung oder Novelle schreiben und am Nachmittag die Post erledigen. Ein Traum, der sich auch hier in Adlershof so nicht erfüllen sollte. Am allerliebsten schreibe ich auf einem Schiff oder in einem ganz vollen Café. Und das sind zwei Möglichkeiten, die es bekanntlich in Berlin nun mal nicht gibt. Warum ich das denn so gern habe? Weil dann viele Menschen um mich herum sind, ich bin nicht allein, aber diese vielen Menschen lassen mich in Ruhe, sie kümmern sich nicht um mich. Wenn ich genug Ruhe hätte, hier in Berlin, leider habe ich das nicht, weil jede Woche, jeder Tag mit neuen überflüssigen Sachen kommt, dann würde ich unbedingt jeden Tag, wie es sich gehört, einige Stunden arbeiten. Meiner Meinung nach brauche ich das, braucht das jeder schreibende Mensch, weil man mit seinem Stoff und mit seinen Fähigkeiten vertraut bleiben muss in jedem Beruf. Ich frage mich manchmal, was würden denn die Ärzte sagen, wenn man sie mitten aus einer Operation herausrufen würde? Oder ein Metallarbeiter oder ein Mensch am Hochofen. Gerade mitten in der Arbeit müsste er, Gott weiß, wohin gehen. Ans Telefon, ich weiß nicht weshalb. Ihre Wohnung in der Volkswohlstraße 81 hatte sie 1955 bezogen. Das dreigeschossige Eckhaus war damals ein Neubau, ein sogenannter Stalinbau. Die beiden Wohnungen im obersten Stockwerk wurden für sie, die Präsidentin des Deutschen Schriftstellerverbandes, zusammengelegt. Als Anna Segers 1983 stirbt, wird ihre Wohnung zwei Jahre später als Gedenkstätte und Segers-Archiv wiedergeöffnet und die Volkswohlstraße bereits im Jahr zuvor in Anna-Segers-Straße umbenannt. Anna Segers hatte im Testament verfügt, dass ihr literarischer Nachlass, also das Schriftgut, an die Akademie der Künste Ost vermacht werden solle. Und es befanden sich ja alle Manuskripte und Briefe und viele Briefe an sie in ihrer Wohnung in Adlershof. Und dort war auch dann der Ort, wo zum ersten Mal dieses Archiv gesichtet worden ist und verzeichnet worden ist. Gabriele Radecke, die Leiterin des Literaturarchivs der Akademie der Künste. Die Archivarinnen haben dort vor Ort in ihrer Wohnung gearbeitet und erst mit der Wiedervereinigung der Akademien ist dann das Archiv beziehungsweise ihr Schriftgut dann in die Räumlichkeiten der Akademie der Künste übergegangen. Die Überlieferung ist ganz dicht ab 1947. Für die Exilzeit ist es natürlich auch sehr löchrig. Das hat schlichtweg mit den Lebensumständen dann auch zu tun. Da war es ein bisschen schwierig, logischerweise eine ordentliche Ablage zu führen, wie man es sich leicht vorstellen kann. Aber wie gesagt, für die ganze Arbeitszeit von 1947 bis zu ihrem Tod haben wir die Briefe von Segers und die Briefe, die sie bekommen haben. Helga Neumann, Archivarin des Anna-Segers-Archivs. Die Nachlassbibliothek von Anna Segers umfasst mehr als 9000 Bücher. Eine Schatzkammer, wenn man Bibliotheken aus Papier im 21. Jahrhundert noch als solche ansieht. Dass ihre Bibliothek die Exilzeit überstand und heute in ihrer Wohnung in Adlershof steht, ist ein kleines Wunder. Anna Segers hatte das Glück, dass als sie ins Exil fliehen musste, Frühjahr 33, und natürlich ihre Bibliothek nicht mitnehmen konnte, logischerweise, dass sie aber Eltern hatte, die in Mainz noch lebten und die auch finanziell so ausgestattet waren, dass sie ihr die Bibliothek nachschicken konnten nach Paris. Sie hatte also ihre Bücher dann dort bei sich in Paris. Als sie aus Paris fliehen musste, blieben die natürlich wieder stehen und dabei aller Vermutung nach auch etliches an frühen Manuskripten, zum Beispiel das Manuskript für Grobitsch oder für Jans muss sterben. Und die Sachen blieben dann dort, waren zum Teil wohl irgendwo eingelagert, beziehungsweise wurden von den Hausbesitzern in den Keller geräumt. Und als Pierre Radwani, der Sohn, der Erste war, der aus dem Exil zurückgekommen ist, 1945, relativ schnell, der hat die Sachen dann wiedergefunden, weil sie den Krieg überstanden hatten, glücklicherweise. In einigen der Bücher findet sich ein schnörkelloses Exlibris mit dem Namen Nettie Reiling. Bücher, die Anna Segers bereits als junges Mädchen in Mainz besessen hatte. Mainz. Hier wird sie am 19. November 1900 als Nettie Reiling geboren. Hedwig, ihre jüdische Mutter, stammt aus einer wohlhabenden, kunstinteressierten Frankfurter Familie. Netties Vater betreibt zusammen mit seinem Bruder Hermann in Mainz die Kunst- und Antiquitätenhandlung David Reiling. Mein Vater war Kunsthändler. Ich hatte keine Geschwister. Mein Vater war orthodoxer Jude. Aus Überzeugung, aus Tradition und aus Stolz. Er liebte seine Stadt über alles. Nicht so sein Land, sondern seine engere Heimat. Er kannte in dieser Stadt jedes Gesicht und jeden Stein. Als Nettie 5 Jahre alt ist, zieht die Familie in die Kaiserstraße. Eine der besten Adressen damals in der kleinen Stadt. Als kleines Kind, als ganz kleines Kind, gerade bevor ich in die Schule kam und im ersten Jahr, in dem ich in die Schule ging, war ich oft krank. Und dabei lernte ich verhältnismäßig früh lesen und dadurch auch schreiben. Und dann erfand ich, hauptsächlich weil ich allein bin und mir eine Umwelt machen wollte, alle möglichen kleinen Geschichten, die ich mir vorerzählte. Und manchmal schrieb ich auch 3 Sätze sozusagen zu Abziehbildern. Als sie in den 70er Jahren den zunehmenden Bitten, sich ihrer Biografie zu nähern, nicht mehr entziehen kann oder will, schildert sie die prägenden Eindrücke ihrer Heimat. Ich lernte in meiner Kindheit Dinge kennen, die mein Lebtag Eindruck auf mich gemacht hatten. Zum Beispiel der Dom von Mainz, an dem 1000 Jahre lang Generationen immer ein Stück auf das andere bauten. Die Zeichnungen, die die Lehrlinge in der gotischen Zeit in den Kalk geritzt hatten. Vor allem die Kellergeschosse des Doms. Ich staunte, dass die Pfähle des Doms beinahe so tief in die Erde hineingehen, wie sie in die Luft steigen. Diese Eindrücke von Mainz, der Dom, die rheinhessische Landschaft sind in ihren Werken immer wieder präsent und sie betonte stets, dass es sich hier um einen prägenden, einen, wie sie es nannte, Originaleindruck handelt. Die Honoratioren der Stadt Mainz taten sich mit der berühmten Tochter lange Zeit sehr schwer. Sie passte mit ihrer politischen Haltung nicht in das restaurative Weltbild der frühen Bundesrepublik. Erst in den 70er Jahren gibt es aus dem universitären Umfeld die Initiative, sie zum Ehrenmitglied der Mainzer Universität zu berufen. Auch die Idee, sie 1981 zur Ehrenbürgerin der Stadt Mainz zu ernennen, löst Ende der 70er Jahre noch einmal einen Sturm der Entrüstung aus. Ihre Jugendjahre sind überschattet vom Ersten Weltkrieg. Nach dem Kriegsende wird Mainz von französischen Truppen besetzt. Für Nettie Reiling und ihre Familie bedeutet diese politische Veränderung allerdings keine allzu große Umstellung. Ein anderes, weitaus geschichtsträchtigeres Ereignis des Ersten Weltkriegs wird das Mädchen Nettie mit zeitlicher Verzögerung erreichen und berühren. die im weit entfernten Russland stattfindende Oktoberrevolution. Es hat eine Weile gedauert, bis das Ereignis in verschiedenen Gerüchten, Botschaften und Zungen, wie man so sagt, bis zu mir hinkam. Und derartig widerspruchsvoll und oft sonderbar, dass ich von alleine gar nicht recht daraus klug wurde. Aber sehr schnell habe ich darüber nachgedacht und sehr schnell war dieses Ereignis für mich verbunden mit einem neuen Begriff, ja, sagen wir es doch ganz einfach, mit einem neuen, starken, unerhörten Begriff von Gerechtigkeit. Gleichzeitig gibt es auch reale Vorkommnisse, die dem aufmerksamen Mädchen nicht entgehen. Ich sah jetzt mit wachen Augen, dass es Menschen gab, die schlechter als andere gekleidet waren. Dass es Menschen mit schlechten Schuhen gab. Ich scheute mich, bessere Schuhe zu tragen als diese. Ich sah mit erschrockenen Augen, wie man durch die Stadt einen Gefesselten führte. Einen Menschen, der gegen weiß der Teufel was revoltiert hatte. Ich wusste ja nicht, warum er von Polizisten durch die Stadt geführt wurde. Ich kann mich aber noch sehr gut an seinen Tonfall erinnern. Ihr könnt mich wegschleppen, ihr könnt mich fesseln, aber stoßen lasse ich mich nicht. Oder wie man in meiner Muttersprache sagt, stumpe lasse ich mich nicht. Das ist sehr, sehr weit weg von diesem mächtigen Ereignis und es hat für mich doch dazugehört. Sie sieht diese Zeit nicht als Handelnde, sondern als passive, aufmerksame Beobachterin der Ereignisse und Veränderungen um sich herum. Aber auch für sie wird sich das Leben ändern. Sie macht an der höheren Mädchenschule ihr Abitur. 1920 verlässt sie Mainz und geht nach Heidelberg, um dort Geschichte, Kunstgeschichte und Sinologie zu studieren. Dass Nettie Reiling in Heidelberg Kunstgeschichte studiert, ist ganz im Sinne ihres Vaters, der darauf hofft, dass sein einziges Kind beim Studium einen geeigneten Mann findet, einen Kunstgeschichtsstudenten, mit dem gemeinsam sie sein florierendes Geschäft übernehmen würde. Die Frauenquote an den Universitäten liegt damals im Land Baden, wo Frauen seit 1900 studieren können, zwischen 12% und 15%, was schon über dem allgemeinen Reichsdurchschnitt liegt. Die Wahrscheinlichkeit, dort einen passenden Mann zu finden, ist also rein rechnerisch hoch. Leider entspricht der junge Mann, für den Nettie Reiling sich dann begeistert, so gar nicht den Vorstellungen des Vaters. Einem Bekannten gegenüber soll er sich dahingehend geäußert haben, es hätte mich gefreut, sie hätte einen anständigen Goy geheiratet und keinen ungläubigen Jid. Der ungläubige Jid ist ein ungarischer Immigrant. Laszlo Radvani. Einen Monat jünger als Nettie, aber von beachtlicher Lebenserfahrung. Er ist aus Ungarn emigriert, nachdem dort die Räterepublik niedergeschlagen wurde, an deren Unternehmungen er sich als 18-Jähriger aktiv beteiligt hatte. Er gehörte im Vorfeld als einer der Jüngsten zum sogenannten Sonntagskreis um den Philosophen und Literaturwissenschaftler Georg Lukács, ein Kreis intellektueller Vordenker. Mit der brutalen Niederschlagung der Räterepublik fliehen 100.000 Ungarn vor dem weißen Terror außer Landes. So kommt Laszlo über Wien an die Universität nach Heidelberg, wo er 1923 bei dem Philosophen Karl Jaspers über Chiliasmus promoviert, also über die Erwartung eines 1000-jährigen Friedensreiches, das vor dem Ende der Welt nicht im Himmel, sondern auf Erden entstehen wird. Wir waren alle aufgewühlt von den Ereignissen unserer Zeit. Die junge Oktoberrevolution und was ihr gefolgt war, in Deutschland selbst, in Ungarn, in Oberitalien, in vielen anderen Nationen, das alles griff in unser Dasein ein. Bei dem einen tief, bei dem anderen ruckhaft. Und während wir daran teilnahmen, leidenschaftlich diskutierend, folgten wir unserem Studium. Wir liebten Kunst und Wissenschaft. Nach einem Praktikum in Köln am Ostasiatischen Museum und 2 Semestern an der dortigen Universität beginnt sie, zurück in Heidelberg, sich verstärkt mit der europäischen Kultur- und Kunstgeschichte auseinanderzusetzen. Sie konstatiert an sich selbst eine Veränderung. Mein Studium interessierte mich so sehr, dass es mich ganz absorbierte. Aber meine Fantasie arbeitete und arbeitete, produzierte jedoch nichts. Als ich dann eines Tages zu schreiben anfing, brach's wie ein Sturzbach aus mir heraus. Ich schrieb, studierte, wie eine Verrückte. Das ging bis zur Erschöpfung. Da merkte ich, dass beides nicht lange durchzuhalten war. Ich entschied mich fürs Schreiben. Vorher beendet sie, pflichtbewusst, wie sie es im Leben immer sein wird, das Studium mit ihrer Dissertation »Jude und Judentum im Werk Rembrandts«. Das zentrale Thema ist hier das Verhältnis des Porträts zur Wirklichkeit. Und ihre These besteht darin, dass die Kunsthistoriker Rembrandts Judendarstellung als wichtigen Aspekt seines Werks ansehen, aber dabei einen entscheidenden Moment in Rembrandts Schaffen übersehen haben. Die Begegnung mit den jüdischen Proletariern. So nennt sie die Ostjuden, die 1640 scharenweise nach Amsterdam kamen. Für sie kristallisiert sich in der Beschäftigung mit Rembrandt die Aufgabe der Kunst heraus. Ein bis dahin versteckt gebliebenes Stück Wirklichkeit ans Licht zu bringen. Sie selbst wird dieses Stück Wirklichkeit in der Auseinandersetzung mit den Armen und Entrechteten ihrer Zeit finden, der großen Gruppe von benachteiligten Menschen, die durch Krieg, Nachkrieg, Inflation an den Rand der Gesellschaft geraten. Wenig später, nach ihrer Dissertation, erscheint in der Weihnachtssondernummer der Frankfurter Zeitung und Handelsblatt von 1924 die Erzählung einer unbekannten Autorin. Die Toten auf der Insel Jal, eine Sage aus dem Holländischen, nacherzählt von Antje Segers. Ein stürmischer Beginn. Die Toten auf dem Friedhof von Jal sind ein sonderbares Volk. Manchmal zuckt es in ihren Gebeinen so heftig, dass die hölzernen Kreuze und Grabsteine zu hüpfen anfangen. Besonders im Frühjahr und Herbst, wenn das Pfeifen und Heulen in der Luft losgeht, können sie gar nicht mehr an sich halten. Das kommt daher, dass es lauter Seeleute waren, die auf allen Wassern herumfuhren, bis sie an den Klippen von Jal scheiterten. Und nun stillliegen und zuhören, wie hinter der Kirchhofmauer das Meer dröhnt und zischt? Das ist selbst für einen Toten zu viel. Nettie Reiling erscheint auf der literarischen Bühne und verschwindet hinter einem selbstgewählten Pseudonym. Diese Erzählung hatte ich als eine Geschichte aus meiner Familie angelegt. Ich schrieb darum auch in der ersten Person. Weil ich der Figur einen Namen geben musste, der holländisch klingen sollte, kam mir der Name Segers in den Sinn. Er gefiel mir, und da lag es nahe, dass ich mich als erzählende Nachfahren dieses Mannes ebenfalls Segers nannte. Antje, so wurde ich als Mädchen manchmal scherzend genannt. Allerdings fand ich diese Weise auch geeignet, mich bei meinen Freunden bemerkbar zu machen, aber nicht gar so direkt. Doch dieser Name ist so ungewöhnlich, es musste auffallen, wenn er plötzlich über eine Erzählung in der Zeitung erscheint. Andererseits konnte ich mich auch hinter ihm verbergen. Als die Erzählung im Dezember erscheint, ist die frisch promovierte Nettie Reiling bereits wieder zurück in Mainz, bei ihren Eltern in der Kaiserstraße, wie es sich für ein unverheiratetes Mädchen aus gutem Haus gehört. Getrennt von den Gefährten ihres Studiums und insbesondere von ihrem Roddy, der als ungarischer Emigrant in Deutschland keine Möglichkeiten für eine wissenschaftliche Karriere sieht, und nach irgendeiner Arbeit sucht, um mit seiner Chibi, wie er sie nennt, eine Familie gründen zu können. Laszlo Radwani war ja Ungar. Eigentlich müsste er auch Rodwani heißen, da kommt dann Roddy her. Er brachte aus dem Ungarischen das Wort Chibbe für Küken mit. Und das Chibbe wurde dann im Deutschen zu Chibi, nochmal mit dem Diminutiv I hinten dran. Und sie haben sich wechselseitig so angeredet. Also es gibt auch Zeichnungen von ihm, wo der große Chibbe und die kleine Chibbe drauf sind. Also großes Küken, kleines Küken. Chibi ist mehr als verzweifelt. Sie beginnt in Mainz, getrennt von Roddy, ein Tagebuch zu schreiben, welches 2003, 20 Jahre nach ihrem Tod, aus dem Nachlass veröffentlicht wurde, unter dem Titel »Und ich brauch doch so schrecklich Freude«. Von Freude ist in den Tagebüchern allerdings wenig zu lesen. Ein Eintrag über ihr Verhältnis zu Roddy sticht darin heraus. Er ist immer religiös traurig. Ich bin für ihn die Gefährtin im religiösen Sinn. Werde es immer sein. Es ist sinnlos von mir, unser Verhältnis anders umzufantasieren. Es ist keine Stätte der erotischen Fantasie. Diesen Eros, den Gott mir gab und den ich leben muss, soll ich sicher in der Kunst leben. Die Tagebücher erhalten in diesem Jahr eine unerwartete Ergänzung, eine kleine Sensation. Es handelt sich um 470 Briefe, die Nettie Reiling in den Jahren von 1921 bis 1925 an ihren Geliebten Laszlo Radvani geschrieben hat. Gerade diese Briefe sind eben jetzt in seinem Nachlass, Pierres Nachlass, aufgetaucht. Die hat nach dem Tod von Pierre Radvani sein Sohn wiederum, Jean Radvani, gefunden und sie dem Archiv übergeben. Die Briefe geben natürlich einen ganz anderen erzählerischen Ton als die Tagebücher. Ich meine, es ist eine Sensation, dass die Briefe an sich gekommen sind und man wird auch in Einzeldingen Neuigkeiten finden, aber so grob vieles war auch schon bekannt gewesen. Nur wir haben jetzt die Stimme eben von Anna Segers, die das Ganze auch noch mal mehr ausfüllt. Im November 2025 erscheint eine Auswahl dieser Briefe im Aufbauverlag unter dem Titel »Ich will Wirklichkeit«. Ich will Wirklichkeit und ich weiß außer uns nichts Wirkliches. Und wenn ich alsdann nicht ganz in meinem Heime sein kann, weiß ich mir nicht zu helfen vor Alleinsein. Du weißt ja, wie mich das Alleinsein quält, diese Einsamkeit in der Unwirklichkeit. Titelgebend ist Wirklichkeit. Also Wirklichkeit erscheint auf ganz verschiedenen Ebenen im Briefwechsel. Zum einen schreibt sie immer, und sie reflektiert da auch ihre Herkunft, ihr Elternhaus, auch die Stadt Mainz, wie unwirklich ihr das Ganze vorkommt. Und sie empfindet nur eine richtige Wirklichkeit mit Roddy zusammen. Das andere bezieht sich aber auch auf die künstlerische, gestaltete Wirklichkeit im Unterschied zur sichtbaren, erfahrenen Wirklichkeit. Also da fängt sie schon an, ein bisschen so ein künstlerisches, schriftstellerisches Prinzip von Wirklichkeit und fiktionaler Wirklichkeit zu entwickeln. Ich habe das Gefühl, je näher die beiden ihrem Heiratstermin kommen und dem wirklich eigenen gemeinsamen Leben, desto konkreter wird diese Art von Wirklichkeit. Da wollen zwei Leute gemeinsam leben und arbeiten. Kinder spielen sicher auch eine Rolle, das ist klar. Freunde, ein Freundeskreis und so ein Leben, was, das wird, glaube ich, so indirekt in den Briefen auch deutlich, was nützlich ist und produktiv. Lieb leben. Ich weiß gar nicht, ob meine Briefe noch so frisch und neu und freudebringend für dich sind wie in früheren Tagen, denn es sind schon gar viele, die ich dir schrieb. Du freilich hast mich nicht so verwöhnt. Und dann bin ich auch so von Gott geschaffen. Ich glaube, wenn wir 50 Jahre verheiratet wären, ich könnte im 51. mit demselben Herzklopfen dich zum Essen erwarten, wie als du zum ersten Mal in mein kleines Zimmer in Heidelberg zum Essen kamst, mit einer Minute Verspätung, die mir eine Ewigkeit schien. Und auch deine kleinen, dummen Briefe haben sich für mich so wenig verändert wie das Meer, dass immer dasselbe große Meer bliebe, wie lange ich auch dort wohnte. Nettie Reiling heiratet ihren Roddy. Ganz nach jüdisch-orthodoxem Brauch. Ein letztes Zugeständnis an die Eltern, bevor das junge Paar, Herr und Frau Radvani, sich gemeinsam auf den Weg macht nach Berlin. Berlin 1925. Der Höhepunkt der Inflation liegt 2 Jahre zurück. Berlin schillert, es knallt, es funkelt. Es glitzert an allen Ecken und Kanten. Das Ehepaar Radvani zieht ins beschauliche Wilmersdorf. 1926 wird ihr erstes Kind, ihr Sohn Peter, geboren, 2 Jahre später die Tochter Ruth. Roddy hat in Berlin bei der Handelsvertretung der Sowjetunion eine Anstellung gefunden. Vorerst. Er tritt in die KPD ein und nennt sich jetzt Johann Schmidt. Wenig später gründet er gemeinsam mit Hermann Dunker die Marxistische Arbeiterschule, die MASCH, eine Bildungseinrichtung, die sich als Hochschule der Werktätigen bezeichnet und deren Leiter Herr Schmidt wird. Die Schule expandiert über Berlin hinaus und betreibt bald Bildungseinrichtungen in anderen deutschen Großstädten. Ab 1930 spitzt sich die Lage für die Marsch zu. Der Magistrat von Berlin verbietet, dass wie bisher Unterrichtsräume in den städtischen Schulen gemietet werden. Am 29. März 1933, nach der Machtergreifung Hitlers, wird die Schule offiziell verboten, das zentrale Schullokal geschlossen und das Archiv zerstört. Roddys Leistungen und seine Hingabe für die Marsch bestärken Anna Segers in ihrem Respekt für ihren Mann und geben ihm in ihren Augen eine zusätzliche Autorität, die er nie mehr verlieren wird, auch nicht, als mit den Jahren ihr Ansehen seines überragt. ...1925-26 sitzt Nettie Radwani im neuen Zuhause im Berliner Westen und schreibt unermüdlich an ihren nächsten Erzählungen. Hilfe erhält sie von ihrer Kinderfrau Katharina Schulz, die die Familie bis in die Jahre des französischen Exils hinein begleitet und sich neben der Hausarbeit liebevoll um die Kinder kümmert, die sie Gaia nennen. Wenn die Laterne am eisernen Arm über der Kellertür ein anderes Licht in sich getragen hätte als einen niedergebrannten Gasstrumpf, sie würde doch nur die Pfütze im gerissenen Holzpflaster beleuchtet haben, einen weggeworfenen Pantoffel und einen Haufen verfaulter Äpfel. Wie ein Grubenlicht in der Tiefe zeigte sie den Weg dem Regen, der dünn und unablässig in diesen Schacht hinunterregnete. Nur irgendwo in halber Höhe regte sich etwas Weißflatterndes, Lebendiges. Das waren ein paar Wäschestücke, die die Besitzerin ins Küchenfenster gehängt hatte, wie sie vor dem Regen in die Stadt gegangen war. Im März 1927 erscheint unter dem Pseudonym Segers, einen Vornamen lässt sie diesmal weg, im Feuilleton der Frankfurter Zeitung die Erzählung Grubetsch. Grubetsch, ein Flößer, kehrt vor dem Winter immer in denselben Hof zurück, wo er unter einer Kellertreppe sein Quartier findet. Obgleich es sich im Hof unter dessen Bewohnern längst herumgesprochen hat, dass Grubetsch das Unglück bringt, fühlen sie sich zu ihm hingezogen. »Was ist das? Ein Unglück«, dachte Ann. »Ist es wie der Hof dort unten und wie das Zimmer dort hinten? Oder gibt es auch noch andere Unglücke? Rote, glühende, leuchtende Unglücke. Ach, wenn ich so eins haben könnte.« Grubetsch verkörpert eine Sehnsucht nach einem anderen Leben. Das Leben auf dem Fluss, in eine weite, unbekannte Ferne. Er selbst ist frei von allen Illusionen. Aus dem Hof gibt es für dessen Bewohner keinen Kommen. Lieber Gott, so ein Mädchen. Wenn's mal in den Hof gefallen ist, wer holt's heraus? Eng ist die Torfahrt, da fährt kein Freier ein. Hoch sind die Dächer, da hupft kein Liebster drüber. Aber wenn so ein kleiner Vogel anfängt zu flattern? Allzu weit ist es zwar nicht zum Ufer, wo die Schenken sind für die Schiffer mit blauen Jacken und Messer im Stiefel. Auch nicht allzu weit in die Stadt, wo es Straßen gibt mit Lichtern und feinen Herren. Aber doch zu weit zwischen Kartoffelschälen und Strümpfe stopfen. Vier Ecken, das ist auch Auswahl genug zum Schlafen in einem Hof. Besser irgendeinen als gar keinen. Vielleicht, wenn's hochkommt, führt er dich manchmal hinaus auf die Gasse. Vier Schritte nach rechts, vier Schritte nach links. Und der Sonntag ist rum. Die Autorin versucht hier in dieser frühen Erzählung etwas, was sie in ihrer Dissertation bereits an Rembrandts Kunst bewundert hat. Er malt diese Gesichter, wie er einen dunklen Hinterhof oder eine öde und unscheinbare Landschaft gemalt hat, die noch niemand vor ihm in seinem Reichtum von Ausdruck sehen konnte und den man erst im Bilde wiedererkennt. Am Ende wird Grubetsch von den Hofbewohnern kaltblütig umgebracht. Von den 600 für den Kleistpreis eingereichten Erzählungen wird der Juror, in diesem Jahr ist es Hans-Henny Jahn, sich für Grubetsch entscheiden und macht Segers damit schlagartig bekannt. Ich habe den Preis der jetzt 28-jährigen Anna Segers zuerkannt, weil ich eine starke Begabung im Formalen gespürt habe. Bei großer Klarheit und Einfachheit der Satz- und Wortprägung findet sich in den beiden Novellen ein mitschwingender Unterton sinnlicher Vieldeutigkeit, der den Ablauf des Geschehens zu einer spannenden Handlung macht. Ich fand in diesen Novellen unter allen Einsendungen nicht den umfassendsten, aber vielleicht den reinsten Beitrag zur Wiederentdeckung des Daseins ohne Apotheose. Die andere Novelle, die Jahn in seiner Preisbegründung erwähnt, ist »Der Aufstand der Fischer von St. Barbara«, ihr erstes Buch, für welches sie offiziell den Kleistpreis erhalten wird. Held der Erzählung ist zum ersten Mal in ihrem Werk ein Kollektiv. Gleichzeitig verwendet sie hier ein Kompositionsprinzip, das an die Schnitttechnik des Films erinnert. Der Aufstand selbst erscheint als eine Art Gottheit. So hat dieser bereits in der Eingangspassage seinen großen Auftritt. Der Aufstand der Fischer von St. Barbara endete mit der verspäteten Ausfahrt zu den Bedingungen der vergangenen 4 Jahre. Man kann sagen, dass der Aufstand eigentlich schon zu Ende war, bevor Hull nach Port Sebastian eingeliefert wurde und Andreas auf der Flucht durch die Klippen umkam. Der Präfekt reiste ab, nachdem er in die Hauptstadt berichtet hatte, dass die Ruhe an der Bucht wiederhergestellt sei. St. Barbara sah jetzt wirklich aus, wie es jeden Sommer aussah. Aber längst, nachdem die Soldaten zurückgezogen, die Fischer auf der See waren, saß der Aufstand noch auf dem leeren, weißen, sommerlich kahlen Marktplatz und dachte ruhig an die Seinigen, die er geboren, aufgezogen, gepflegt und behütet hatte für das, was für sie am besten war. Ähnlich wie in ihrer Erzählung Grubetsch tritt auch im Aufstand eine Figur von außen in die Gemeinschaft ein und bringt diese in Bewegung, versetzt sie durch sein Erscheinen in Unruhe. Es ist der Agitator Hull. Er ist mit Strenge und Illusionslosigkeit gezeichnet, ein charismatischer, trotz seiner Erwecker- und Führerrolle, auch für Zweifel anfälliger Einzelgänger, der ohne die Verbundenheit mit den anderen, ohne die Gemeinschaft allerdings nicht existieren kann. In dem Jahr, in dem sie mit dem Erhalt des Kleistpreises als Schriftstellerin wahrgenommen wird, erfolgt auch ihr Eintritt in die KPD. Und da sagt sie, dass der Kommunismus für sie als junge Frau ein böses Tier war. Sie schreibt sehr oft, dass sie das nicht versteht, aber sie akzeptiert, was er will. Ich denke aber, sie hat sich zum Kommunismus gefunden, weil das eine Möglichkeit schien, etwas zu tun, um eine bessere Welt zu schaffen. Ja? Eine Welt, in der man leben kann. Was spricht gegen den Kommunismus? Er ist vernünftig, jeder versteht ihn. Er ist leicht. Du bist doch kein Ausbeuter. Du kannst ihn begreifen. Er ist gut für dich. Erkundige dich nach ihm. Im Jahr darauf wird sie auch Mitglied im Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller und nimmt hier als bereits prominente bürgerliche Autorin eine Sonderstellung ein, die sie ihr Leben lang behalten wird, als Aushängeschild und Vorzeigefrau. 1930 reist Anna Segers mit einer Delegation des Schriftstellerbundes zum 2. Internationalen Kongress für politische und revolutionäre Literatur nach Charkow, in die Sowjetunion. Als ich 1930 das erste Mal in der Sowjetunion war, waren manche Genossen enttäuscht, dass ich von dem ganz und gar anderem, was dort geschah, nicht so begeistert war wie sie. Natürlich hat's mich auch sehr erregt. Aufgewühlt aber haben mich die Bespryzoniks, die vielen zerlumpten kleinen Teufel, die Kinderbanden. Sie nahmen mich völlig in Anspruch. was doch der Krieg aus Menschen machen kann. Segas, selbst Mutter kleiner Kinder, hat einen wachen Blick für die Situation der Kinder und Jugendlichen. Dieses besondere Augenmerk auf die nachwachsende Generation wird sie auch nach dem Krieg beibehalten, wenn es darum geht, die Jugend, die aus den Trümmern des Krieges herausgekrochen kommt, für eine neue, friedliche Welt zu begeistern. Inzwischen ist ihr erster Band mit Erzählungen erschienen, der den Titel einer der Erzählungen trägt, Auf dem Weg zur amerikanischen Botschaft. In einer sogenannten Selbstanzeige reagiert sie auf die Kritik ihrer Parteifreunde, die das politische Klassenbewusstsein in den Erzählungen vermissen. Sie zeigt sich einsichtig. In diesen Geschichten gibt es viele verzweifelte und untergehende Menschen. Wenn man schreibt, muss man so schreiben, dass man hinter der Verzweiflung die Möglichkeit und hinter dem Untergang den Ausweg spürt. Ich hoffe, dass es mir gelingen wird, in dem Roman, an dem ich jetzt arbeite, diesen Ausweg klar aufzuzeigen. Bei diesem Roman handelt es sich um Die Gefährten. Ausgehend von der brutalen Niederschlagung der Ungarischen Räterepublik erzählt der Roman von den Schicksalen verschiedener Revolutionäre in osteuropäischen Ländern und in China, die sich in den Jahren von 1919 bis 1930 im Exil und in der Illegalität in einer Art Wartestellung befinden. Segas bedient sich hierbei einer modernen Simultan- und Montagetechnik, die von den Romanen John Dos Passos und russischen Filmen inspiriert ist. Beim Erscheinen des Romans im Oktober 1932 überschlagen sich in Deutschland die politischen Ereignisse. Während Roddy sich nach dem Reichstagsbrand bereits in der Schweiz befindet, eilt Anna Segas aus dem Schwarzwald, wohin sie ihren Sohn Peter zu einem Kuraufenthalt gebracht hat, zurück nach Berlin. Die Tochter Ruth ist bei den Großeltern in Mainz. Kaum in Berlin angekommen, klingelt es bei Anna Segas an der Tür. Die von den Nazis instrumentalisierte Polizei verhaftet sie und nimmt sie mit zum Verhör. Da Frau Dr. Netti Radwani einen ungarischen Pass besitzt, lässt man sie nach wenigen Stunden wieder nach Hause gehen, unter der Auflage, sich in ihrer Wohnung zur Verfügung zu halten. Sie versteckt sich über Nacht bei Bekannten in einem anderen Teil der Stadt, kehrt nach Süddeutschland zurück und verlässt Deutschland in Richtung Schweiz, ohne ihre Kinder, die sich in der Obhut der Großeltern befinden. Im Juni 1933 kommt es in Straßburg an der deutsch-französischen Grenze zu einem emotionalen Wiedersehen. Die Großeltern übergeben nach 3 Monaten der Trennung die Kinder Peter, 7 Jahre alt, und seine 2 Jahre jüngere Schwester Ruth ihren ins Exil geflohenen Eltern. Wir haben die Kinder an der Grenze abgeholt. Wie Verrückte haben sie sich in unsere Arme geworfen. Dort verharrten sie unbeweglich. Völlige, unendliche Sicherheit bei diesen unsteten Wesen, ihren Eltern, die doch selbst zu den Obdachlosesten dieser Welt zählten, selbst von allen Stürmen hin und her geworfen wurden. Anna Segers Beziehung zu ihren Kindern ist eine sehr enge, stark emotionale, die auch über den Tod hinaus für die Kinder und Enkel bis heute große Bedeutung besitzt, die sich allerdings in ihren Werken nicht direkt widerspiegelt. Die Berliner Schriftstellerin Annette Gröschner erinnert sich, wie sie Ende der 1980er Jahre als junge, alleinerziehende Mutter und angehende Schriftstellerin sich für Segers auch in ihrer Rolle als Mutter zu interessieren begann. Und es gab eine Zeit, da habe ich immer nach dem Mensch Anna Segers gesucht, ja, hinter dieser Literatur. Weil, also auch gerade als ich eine junge Autorin war, alleinerziehend mit einem kleinen Kind, und ich wusste, schaffe ich das? Kann ich das überhaupt? Werde ich irgendwie nicht irgendwas anderes machen müssen? Kann ich das? Bleibt das ein Traum? Und dann dachte, warum tauchen die Kinder immer nicht auf bei ihr? Ja? Und bin dann auch wirklich ins Anna Segers Archiv gegangen mit dem Kinderwagen. Da sind mir noch alle Räder kaputt gegangen von dem Kinderwagen. Es war ganz, ganz furchtbar, weil der so alt war. Und ich sehe mich noch auf dieser Straße in Adlershof und ein Rad nach dem anderen ging kaputt. Also wie so ein Weg, der nicht stattfinden sollte. Und ich komme da rein und die zeigen mir so Bilder von ihr in Mexiko mit den Kindern. Und also es gab sie und vorher hatte ich die nie gesehen. Und das war für mich so ein Punkt, der für mich ganz wichtig war, ja. In ihrem Essay »Frauen und Kinder in der Emigration« beschäftigt sich Segers mit der Rolle, die insbesondere den Frauen im Exil zufiel, um den Laden zusammenzuhalten. Wirtschaftlich oder politisch, sobald die Last untragbar, sobald das Leben unlebbar, sobald der Entschluss zur Emigration unweigerlich ist, tritt die Frau ganz auf den Plan. Dieser Entschluss erweckt ihr ganzes Wesen. Teile ihres Wesens, die ein gewöhnliches, alltägliches Leben wahrscheinlich nie gezeigt hätte. In einem Brief an Willy Bredel nach Moskau macht sie ihm die geschlechtsspezifischen Unterschiede, die ihre schriftstellerische Arbeit erschweren, deutlich. Du bekommst, weil du ein berühmter Mann bist, auch deine Knöpfe von weiblichen Personen angenäht und deine Kinder ernährt, gekleidet und erzogen und deine Briefe getippt. All das machen für mich keine. Das musst du inoffiziell und freundschaftlich auch bedenken. Anna Segers ist in Frankreich enorm produktiv. In den Jahren zwischen der Flucht aus Deutschland 1933 und dem Einmarsch der deutschen Truppen 1940 in Paris schreibt sie 4 Romane, eine große Zahl bedeutender Erzählungen und 2 Hörspiele. Dazu kommen nicht realisierte Filmprojekte, zahlreiche Vorträge und eine rege publizistische Tätigkeit, sowie die Teilnahme an jeder antifaschistischen Aktion, wie sie sich später erinnert. Den ersten Sommer in Frankreich nach der Ankunft der Kinder verbringt die Familie am Meer, in einem kleinen Fischerdorf in der Nähe von Calais. Abends in Écueil ist die Stille so groß, dass ich Angst habe, zusammenzubrechen. Die erste Stille seit Monaten. Unsere Wirtin, Witwe eines Schiffsseilers, bereitet uns die Suppe. In dieser Frau und nicht durch irgendein Komitee begrüßt uns Frankreich. Wie gut wird man hier arbeiten können? Segers ist an ihrem Sehnsuchtsort am Meer angekommen. Erschöpft, ausgebrannt. Aber sie gönnt sich keine Pause. Sie beendet ihren Roman »Der Kopflohn«, den sie bereits im Jahr zuvor in Deutschland begonnen hatte. Carsten Jacobi. Man könnte ihn fast als Anti-Heimat-Roman bezeichnen. Er liefert nämlich überhaupt keine Idealisierung seines Sujets oder der Landschaft, sondern zeigt die Verhältnisse auf dem Dorf wirklich in aller Härte, zusammengesetzt eigentlich aus ganz modernen Härten, die darin bestehen, dass natürlich auch dieses Dorf vom modernen Kreditsystem eingespannt ist, aber auch die Repression, die kleinbäuerliche Repression insgesamt, die in so einem Dorf herrscht. Der Umgang mit Frauen ist ein völlig verachtender und vernichtender und verschleißender Gebrauch. Am Ende des Romans entlädt sich alles in einem Ausbruch von Gewalt. Der Flüchtling Johann, auf den ein Kopflohn ausgesetzt ist, wird von den Bauern brutal zusammengeschlagen. Johann schnallte den Riemen. Er hörte eilige Schritte. Er war gar nicht überrascht, er dachte an Köslin. Er war erst überrascht, als er Kunkel und Niklas im Garten erblickte. Niklas hielt ihn am Arm. »Dich haben wir!« Johann sah zwischen Niklas und Kunkel hin und her. Er lächelte ein wenig. Da hörten sie rasche, stampfende, stierartige Schritte von der Gasse her. zillig, stieß die Zauntür auf. Sein Gesicht brannte, als hätte er endlich den Feind entdeckt, der sein Elend verschuldete. Johanns Gesicht veränderte sich. Er riss sich los. Er sprang zillig an die Kehle, bevor der über ihn kam. In diesem Augenblick zerriss die Stille endgültig. Und die Wildheit wurde sichtbar, die allen Dingen innewohnt. Zillig hielt Johann mit seinen Armen umklammert, als wollte er seine Beute nicht loslassen. Er hatte ihn. Er war heiß und lebendig. Er drückte ihn in die Knie, er drückte sein Knie auf Johanns Kopf. Johann schnellte wieder hoch, aber Niklas und Kunkel packten ihn. Sie hielten ihm den Zillig vor, der mit aller Wucht auf ihn dreinschlug. Zillig sah nicht, aber er spürte, dass dieser fremde Mann endlich aufgerissen war. Er hatte ihn nie zuvor gesehen. Sein Gesicht war ihm unbekannt. Er hatte es zerschlagen, bevor er es erblickt hatte. Die zeitgenössische Kritik ihrer Parteigenossen zeigt sich wenig begeistert über den, wie es heißt, Mangel an Kenntnis der Realität, nämlich bei der Schilderung des kommunistischen Ringens um die Gewinnung der werktätigen Bauernschaft. Offensichtlich hat Segers einen anderen, weniger idealisierten Blick auf die Realität. Der kalte Blick dieses segerschen Realismus, der ist halt eine ambivalente Angelegenheit, weil sie in der Tat natürlich in manchen ihrer erzählerischen Techniken an die neue Sachlichkeit erinnert oder an die neue Sachlichkeit anknüpft. Und auf der anderen Seite hat man aber das Gefühl, dass es keine Erzählerin ist, der das alles gleichgültig ist oder die wirklich nur nüchtern rapportiert, sondern man merkt eigentlich, mit welchem Interesse sie ihre Figuren entwirft, Figuren zeichnet. Man merkt auch klar, dass es Figuren sind, die eigentlich ein Anrecht auf Solidarität auch durch die Erzählerin haben. Im Herbst 1933 findet die Familie eine Wohnung in Bellevue, Meudon, einem Pariser Vorort. Auf der Suche nach einer neuen Normalität für ihre Familie und insbesondere für ihre Kinder beginnt sie sich hier für eine längere Zeit einzurichten und wird in dieser Wohnung bis zu ihrer Flucht 1940 bleiben. Auch ihre Berliner Haushaltshilfe Katharina Schulze, genannt Gaia, folgt ihr nach Paris und kümmert sich weiter um den Haushalt und die Kinder. Im Februar 1934 kommt es zu einem bewaffneten Aufstand der österreichischen Arbeiter gegen die im März 1933 errichtete Dollfuß-Diktatur, der blutig niedergeschlagen wird. Anna Segers macht sich unmittelbar im Anschluss dieser Ereignisse auf den Weg dorthin und begibt sich auf die Spuren des Anführers dieser Aufstände, Koloman Wallisch. Dabei macht sie eine Beobachtung, die Arthur Köstler später in seiner Autobiografie festhält. Die kommunistische Schriftstellerin Anna Segers machte einmal eine unvorsichtige Bemerkung, die mir in Erinnerung geblieben ist. Sie erzählte in einem kleinen Kreis von Parteimitgliedern von einer geheimen Zusammenkunft mit einem Genossen in einem österreichischen Wald. Es war Frühling und trotz der Umstände machte ihr der Waldspaziergang große Freude. Als sie dann den Mann, einen Parteifunktionär, traf, begann er sofort mit einer Analyse der Schwierigkeiten, der sich die Partei gegenüber sah und der Mittel zu deren Überwindung. Ihr schien, dass von dem Augenblick an alle Vögel verstummten, die Luft ihren Duft verlor und die jungen Blätter an den Bäumen zu welken begannen. Sie war und ist überzeugte Kommunistin und dieses Erlebnis verstörte sie. »Warum«, fragte sie niedergeschlagen, »warum welken die Blätter überall, wo wir hinkommen?« Als Ergebnis dieser Reise erscheint 1935 ihr dritter Roman, eine Art literarische Recherche, »Der Weg durch den Februar«. Im selben Jahr findet in Paris der erste Schriftstellerkongress zur Verteidigung der Kultur statt. Segers spricht in ihrer Rede auf dem Kongress über Vaterlandsliebe und versucht diesen inflationär gebrauchten Begriff neu, antifaschistisch, positiv und vor allem sozial zu besetzen. Am Ende ihrer Rede verweist Segers dann auf eine literarische Tradition, die sie als ihre eigene ansieht. Bedenkt die erstaunliche Reihe der jungen, nach wenigen übermäßigen Anstrengungen ausgeschiedenen deutschen Schriftsteller. Keine Außenseiter und keine schwächlichen Klügler gehören in diese Reihe, sondern die Besten. Hölderlin, gestorben im Wahnsinn. Georg Büchner, gestorben durch Gehirnkrankheit im Exil. Caroline Günderode, gestorben durch Selbstmord. Kleist, durch Selbstmord. Lenz und Bürger im Wahnsinn. Das war hier in Frankreich die Zeit Stendhals und später Balzacs. Diese deutschen Dichter schrieben Hymnen auf ihr Land, an dessen gesellschaftlicher Mauer sie ihre Stirnen wundtrieben. Sie liebten gleichwohl ihr Land. Sie wussten nicht, dass das, was in ihrem Land geliebt wird, ihre unaufhörlichen, einsamen, von den Zeitgenossen kaum gehörten Schläge gegen die Mauer waren. Durch diese Schläge sind sie für immer die Repräsentanten ihres Vaterlandes geworden. Diesem ersten Schriftstellerkongress in Paris folgt zwei Jahre später der nächste. Diesmal in Spanien, das sich zu diesem Zeitpunkt nach dem Franco-Putsch in einem Bürgerkrieg befindet. Für Segers ist die Reise in das umkämpfte Spanien ein Wendepunkt. Heute ist es ein Jahr her, dass wir nach Spanien fuhren. So kurz ich dort war, das war etwas Entscheidendes. Manchmal kommt es mir vor, ich kann es nicht anders ausdrücken, als sei dort alles zu brennend, zu intensiv gewesen, so dass man sich schwer an das gewöhnliche Leben zurückgewöhnt, dass einem alles, was nachkommt, blasser und gedämpfter vorkommt. Inzwischen ist ihr vierter Roman erschienen, Die Rettung. Ein Grubenunglück führt zur Schließung einer Grube und entlässt die wenigen geretteten Arbeiter in die Arbeitslosigkeit. Der Naturkatastrophe folgt die soziale Katastrophe. Der Roman zeigt, wie langjährige Arbeitslosigkeit den Aufstieg des Nationalsozialismus befördert. Walter Benjamin bezeichnet in seiner Besprechung des Romans Anna Segers als Chronistin der deutschen Arbeitslosen. Es spielt bei Anna Segers insgesamt dieses Prinzip des Erzählens im Sinne von oralem Erzählen eine große Rolle, sowohl in ihrem Alltag, also wenn sie ihren Kindern Geschichten erzählt, wenn sie Lesungen macht, hat Anna Segers häufig gerade nicht einfach aus dem Buch vorgelesen, sondern hat mehr oder minder den Stoff vergleichsweise frei erzählt. Aber in den Romanen, in den fixierten Romanen, merkt man diese orale Tradition auch. Transit ist ja von vornherein als so eine Gesprächssituation fingiert. Wir haben stilistisch, merkt man, dass Anna Segers sich eben nicht an irgendeiner Schriftnorm orientiert, sondern wir finden häufig eigentlich streng genommen grammatikalische Verstöße, Dialektausdrücke und so weiter, die immer tatsächlich beabsichtigt sind. Sie beginnt nun die Arbeit an einer neuen Novelle, die sich zu einem Roman auswachsen wird. Das siebte Kreuz. Parallel dazu entstehen Erzählungen, die in ihrem Schaffen ebenfalls einen Wendepunkt markieren. Es sind Erzählungen, die sich mythischer Stoffe, Sagen und Märchen bedienen. Der Erzählung »Die schönsten Sagen vom Räuber Woinock« stellt sie ein Motto voran, das auch als eine literarische Reaktion auf die in den späten 30er Jahren hochkochende Expressionismus- bzw. Realismusdebatte zu lesen ist. Und habt ihr denn selbst keine Träume, wilde und zarte im Schlaf zwischen zwei harten Tagen? Und wisst ihr vielleicht, warum zuweilen ein altes Märchen, ein kleines Lied, ja nur der Takt eines Liedes, gar mühelos in die Herzen eindringt, an denen wir unsere Fäuste blutig klopfen. Ja, mühelos rührt der Pfiff eines Vogels an den Grund des Herzens und dadurch auch an die Wurzeln der Handlung. Federführend in dieser Debatte ist ihr Freund Georg Lukacs. Ihm schreibt sie vier Briefe, die 1939 in Heft 5 der internationalen Literatur in Moskau abgedruckt werden, worin sie versucht, ihm ihren eigenen Realismusbegriff deutlich zu machen. Es gab dabei zwei Linien. Erzählen, was mich heute erregt, und die Farbigkeit von Märchen. Das hätte ich am liebsten vereint und wusste nicht wie. Neben dem Realismus ist der zweite wichtige Impuls für Segers Schreiben tatsächlich ein mythologischer oder einer an mythologischen Stoffen orientierter. Es wird oft diskutiert über die Religiosität von Anna Segers, die als jüdisches Mädchen aufgezogen und religiös erzogen wurde und später dann, als sie Kommunistin war, aus der israelitischen Gemeinde ausgetreten ist. Ich glaube, wo sie wirklich ein Interesse entwickelt hat am Judentum, am Christentum, auch an den alten heidnischen, den griechischen Religionen, ist diese erzählerische Potenz, diese anschauliche Potenz, diese ästhetische Potenz, die in diesen Stoffen liegt. Und die hat sie in der Tat vielfach in ihren Erzählungen, gerade in ihren Erzählungen dann versucht zu modernisieren. Vielleicht sind in unserem Land noch nie so merkwürdige Bäume gefällt worden als die 7 Platanen auf der Schmalseite der Baracke 3. Ihre Kronen waren schon früher gekuppt worden aus einem Anlass, den man später erfahren wird. In Schulterhöhe waren gegen die Stämme Querbretter genagelt, sodass die Platanen von Weitem 7 Kreuzen glichen. Der Roman »Das siebte Kreuz« erzählt die Flucht von 7 Häftlingen aus einem deutschen Konzentrationslager, für die die Lagerleitung 7 Platanen köpfen lässt, um die wieder eingefangenen Flüchtlinge, zur Abschreckung für alle anderen Gefangenen, daran zu kreuzigen. Der siebte Baum, das siebte Kreuz, wird frei bleiben. Einem der Häftlinge, Georg Heißler, wird die Flucht gelingen. Für das Manuskript findet sie im Jahr seiner Fertigstellung in Europa keinen Verlag mehr. Als ich das Manuskript schließlich korrigierte, hatte bereits der Zweite Weltkrieg begonnen. Als es fertig war, gingen mir zu meinem schrecklichen Kummer mehrere Kopien verloren. Ich fürchtete sogar eine Zeit lang, die ganze Abschrift wäre verloren gegangen. Zum Glück aber, ich sage das gleich vorher, also wenigstens zu meinem Glück, ist ein Exemplar bei Franz Weißkopf, der damals in den Staaten war, angekommen. Ein französischer Freund, der es übersetzen wollte, lag als Soldat in der Maginot-Linie mit dem Manuskript. Und ein anderes, das ich einer Freundin geliehen hatte, ging bei einem Luftangriff mit dem Haus zugrunde. Und schließlich musste ich ein Manuskript, als ganz kurz bevor die Deutschen in Paris einzogen, musste ich das Manuskript selbst verbrennen. So war das damals. Ihr Sohn Peter erinnert sich etwas anders an die Geschichte mit dem verbrannten Manuskript. Die Mutter schickt ihren Sohn mit der polnischen Freundin Justinia Sieb, genannt Else, in die ehemalige Wohnung in Meudon, im von der Wehrmacht besetzten Paris, um dort wichtige Papiere, Kleidungsstücke und kleinere nützliche Gegenstände herauszuholen. Dort angekommen erfahren sie, dass die Gestapo sich bereits nach Anna Segers erkundigt und die Wohnung durchsucht hat. Angespannt und voller Furcht gingen wir durch die Hintertür in unser Haus und stiegen in die erste Etage. Wir mussten uns beeilen und suchten zusammen, was wir mitbringen sollten, nahmen auch einige Bestecke. Da entdeckte Else in einer Schublade die letzte Kopie vom siebten Kreuz, die meine Mutter behalten hatte, und sie beschloss, das Manuskript sogleich im Kohlenofen in unserer Küche zu verbrennen, damit es nicht den Nazis in die Hände fällt. Als ich am Nachmittag nach Paris zurückkam und unserer Mutter von der Tour berichtete und besonders vom Verbrennen des Manuskripts, da habe ich sie zum ersten Mal in meinem Leben weinen sehen. 1939 hat sich die Situation in Europa weiter zugespitzt. Der am 23. August zwischen Hitler und Stalin abgeschlossene Nicht-Angriffspakt ist auch für die Exilanten in Frankreich ein Schock. Anna Segers Sohn Peter, Pierre Radvani, erinnert sich später. Am 23. August 1939 schlug die Nachricht vom deutsch-sowjetischen Nicht-Angriffspakt wie ein Donnerschlag ein. Die deutschen Antifaschisten waren fassungslos. Der Hauptfeind war für sie der Nationalsozialismus, der eine tödliche Bedrohung darstellte. Andererseits hatten sie Vertrauen in die Sowjetunion. Wie konnte man das vereinbaren? Darüber wurde lebhaft diskutiert. Die einzig rationale Erklärung schien ihnen zu sein, dass die Westmächte Hitler auf die Sowjetunion hetzen wollten, die nur diese Gegenmaßnahme fand. Gleichwohl hinterließ der Pakt bei ihnen ein diffuses Unbehagen. Für manche war es ein Grund zum Bruch mit ihren Freunden und Genossen, die anders dachten. Viel Zeit zum Diskutieren bleibt den Exilanten in Paris nicht mehr. Es gilt, das eigene Leben zu retten. Am 1. September, dem Tag des Überfalls deutscher Truppen auf Polen, schreibt Segers an ihren Freund, den Verleger Wieland Herzfelde, nach New York: Wir sind alle in keiner besonders reizenden Lage. Ich schon gar nicht. Es geht mir furchtbar schlecht. Man merkt es bei mir nicht so, denn ich kann nicht in Sack und Asche gehen und jammern, aber es geht mir so, dass jede Beendigung der Arbeit nur mit einem wirklichen Kräfteverlust, mit einem solchen Verbrauch von sogenannter Lebenssubstanz möglich ist, dass ich immer fürchte, meine ganze Arbeit ist gefährdet. Wenn du da drüben jemanden finden könntest, der mir hilft. Dadurch, dass ich zum Glück auch Kinder habe, ist alles doppelt schwer. Aber alle kriegen, alle aus Amerika geholfen. Vielleicht war es doch ein Fehler von mir, dass ich nicht rechtzeitig und ausdrücklich um Hilfe gedrungen habe. Wenn du auf Menschen stößt, die da helfen können, dann mach was. Wie es jetzt weitergeht, wo ich von allen Möglichkeiten abgeschnitten bin, ist mir noch ein Rätsel. Für sie gibt es jetzt nur ein Ziel: die Flucht in die USA. Roddy wird im April 1940 als feindlicher Ausländer verhaftet und nach Südfrankreich in das Internierungslager Le Vernet am Fuße der Pyrenäen gebracht. Mit dem Überfall Deutschlands auf Frankreich kommt es im Juni in Paris zu einer Flüchtlingswelle, der sich auch Anna Segers mit ihren Kindern anschließt. Allerdings rücken die Truppen der deutschen Wehrmacht so zügig vor, dass die Pariser Flüchtlingstracks, die von Fliegern immer wieder beschossen werden, schließlich feststecken. Die siebentägige Flucht endet für Anna Segers und ihre Kinder mit einer zweistündigen Rückfahrt auf der Ladefläche eines LKWs in das 90 Kilometer entfernte Paris. Die Stadt ist in den ersten Julitagen von mehr als der Hälfte der Pariser verlassen. An den öffentlichen Gebäuden wehen Hakenkreuzfahnen. Eine gespenstische, bedrohliche Atmosphäre. Segers versteckt ihre Kinder bei Freunden und wechselt selbst so oft wie möglich das Quartier. Sie weiß, dass sie von der Gestapo gesucht wird. Schließlich macht sie sich, nach Wochen der Angst, in Paris entdeckt zu werden, im September auf dem Weg, um mit ihren Kindern illegal die Demarkationslinie nach Südfrankreich zu überqueren. Anna Segers geht mit ihren Kindern nach Pamiers, ein kleines Städtchen in der Nähe des Lagers Le Vernet, in dem ihr Mann interniert ist. Unter den härtesten Bedingungen hausten damals in schlecht geheizten Baracken Tausende von Männern aus mehr als 50 Nationen. Es gilt als das schrecklichste Internierungslager in Frankreich. Ohne Roddy, darin besteht für sie kein Zweifel, wird sie Frankreich nicht verlassen. In Marseille spielt der mexikanische Generalkonsul Gilberto Bosques eine herausragende Rolle, der sich unermüdlich für die Flüchtlinge in der Stadt engagiert. Lenka Reynorova, eine jüdische, deutschsprachige Pragerin, erinnert sich an die Situation in der Stadt. Ich bin mit Anna stundenlang durch die Straßen von Marseille gelaufen, habe sie schweigend, mit leicht zusammengekniffenen Augen um sich blicken gesehen. Manchmal presste sie entsetzt die Lippen aufeinander, manchmal auch angewidert. Mitunter hielt sie nur einen winzigen Augenspalt im wütenden Gesicht offen. Dann wieder legte sie mir plötzlich verstört die Hand auf den Arm. Schau mal. Und ihre Stimme bebte von Mitgefühl. Wir sahen vielköpfige Familien, die einander mühevoll durch dieses unbegreifliche Leben schleppten. Wir begegneten verloren gegangenen Kindern und Erwachsenen mit dem stummen Aufschrei der Verzweiflung in den Augen. Wir sahen alte Menschen, denen die Ruhe zum Sterben nicht vergönnt war, und blutjunge Mädchen zu allem bereit, um nur von diesem Wahnsinnsort fortzukommen. All das nahm in ihren Gedanken und in ihrer Fantasie wohl schon gewisse Formen an, verdichtete und verwob sich, fügte sich allmählich in die losen Umrisse künftiger Gestaltung. Was Lenka Reynorova hier andeutet, ist in Anna Siegers Roman Transit eingeflossen, an dem sie bereits in Marseille zu schreiben beginnt und den sie während ihrer mehrere Monate dauernden Überfahrt auf dem Schiff fortsetzt, um ihn in Mexiko zu beenden. Am 24. März 1941 verlässt die Familie Radwani mit dem Frachtschiff Kapitän Paul Lemaire Europa in Richtung Amerika. Ihr Erzähler in ihrem Roman Transit wird die rettende Überfahrt ausschlagen. Ihr Sohn Peter erzählt. Sie arbeitete an ersten Entwürfen für ihren späteren Roman Transit. Einen Teil von dem, was wir erlebt hatten, wollte sie in romanhafter Weise und mit Abstand schildern. Als sie mich fragte, ob der Held der Geschichte, der Erzähler, am Ende in Frankreich bleiben oder fortgehen solle, antwortete ich ihr ohne zu zögern: Dableiben. Am 25. April, nach einem Monat, erreicht das Schiff Martinique, womit die Probleme aber kein Ende nehmen. Da es sich bei der Antilleninsel um eine französische Kolonie handelt, werden die Flüchtlinge erneut unter unwürdigen Bedingungen interniert. Es gelingt Segers mit ihrer Familie nach 4 Wochen des Zwangsaufenthalts mit einem Schiff in die Dominikanische Republik zu entkommen, um von dort aus die Fahrt nach New York fortzusetzen. Die Flüchtlinge sind am Ende ihrer Kräfte und die Situation ist alles andere als paradiesisch. Gleichwohl ist Segers trotz Erschöpfung, Geldnot und den ungünstigen Bedingungen auf der Antilleninsel nachhaltig beeindruckt und wird später, wieder zurück in Europa, immer wieder in ihren Erzählungen hierher zurückkehren und sich mit der historischen Situation insbesondere auf Haiti beschäftigen. Nach weiteren Zwischenstationen gelangt sie am 16. Juni mit ihrer Familie nach New York. Aber damit ist ihre Odyssee nicht beendet. Sie schreibt an Weißkopf. Wir sitzen nach der Landung auf dem Schiff und warten, bis wir von dem Immigration Officer vernommen werden sollen. Da stellt sich ein Offizier, von dem ich nachher höre, Er ist Schiffsarzt, vor die Ruth, starrt sie sekundenlang an, ohne etwas zu sagen, und die Ruth blinzelt. Sie blinzelt, weil sie müde war, kurzsichtig, wie ich ist, und der Mann sie anstarrte. Darauf schreibt der Mann auf einen Zettel, ohne Untersuchung oder irgend auch nur ein Wort an das Kind zu richten, das Kind leidet an Disease of the Central Nervous System. Habt ihr schon einmal so einen Irrsinn gehört? Nun hoffe ich zwar, dass sie gesund befunden wird, aber man kann bei Behörden nie wissen, wie weit der Irrsinn geht. Was Segers zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, ist der Umstand, dass sie und ihr Mann in den Akten des FBI bereits als Camouflaged Communist Agents auftauchen und beim Immigration and Naturalization Service ein entsprechender Vermerk vorliegt, der sie am Betreten der USA hindern soll. Bereits in Marseille, während Segers noch um ihre Einreise in die USA kämpfte, war sie im Visier des FBI. Die Bespitzelung sollte sich auch in den Jahren in Mexiko fortsetzen und Segers FBI-Akte auf 1000 Seiten anwachsen lassen. Aber es gibt auch positive Signale auf Ellis Island. Maxim Lieber, der Verleger des Bostoner Verlags Little Brown, kommt am Tag ihrer Ankunft auf die Insel, um mit ihr einen Vertrag für das Siebte Kreuz zu schließen. Am 22. Juni erreicht Segers auf Ellis Island die Nachricht, dass Deutschland die Sowjetunion überfallen hat. Schließlich fügt sie sich und besteigt erneut ein Schiff, um weiter nach Mexiko zu fahren, wo sie am 30. Juni in Veracruz ankommt, 3 Monate nachdem sie von Marseille aus in See gestochen war. An Mexiko ging mich nichts an. Ich hatte auch über das Land nichts gehört, was mir besonders im Gedächtnis geblieben wäre. Ich wusste, es gab dort Erdöl, Kakteen, riesige Strohhüte. Und was es auch sonst dort geben möchte, es ging mich ebenso wenig an. Was sie ihren Ich-Erzähler im Transit sagen lässt, beschreibt, bei aller Übertreibung, sicher auch ihre Gedanken vor der Ankunft im Exilland. Eine Reise zum Mond. Die politischen Bedingungen in Mexiko sind für die Immigranten, abgesehen von ihren anhaltenden Geldsorgen, besser als in jedem anderen Land, da die Regierung es ihnen nicht nur gestattet, dort zu arbeiten, sondern auch, sich kulturell und politisch nach eigenem Gusto zu betätigen, solange sie sich nicht in die innenpolitischen Belange Mexikos einmischen. Dazu sieht aber niemand einen Anlass, zumal der Blick der Emigranten nach Europa und auf die dortigen Ereignisse gerichtet ist. So kommt es, neben der Bewegung Freies Deutschland, zu zahlreichen Gründungen, etwa der Zeitschrift Freies Deutschland, dem Heinrich-Heine-Club, dessen Präsidentin Segers ist, und dem Exilverlag El Libro Libre, dessen Verlagsleiter der ehemalige Spanienkämpfer Walter Janka wird. Neben den Bemühungen, den Alltag ihrer Familie in Mexiko zu organisieren, die Kinder gehen auf französische Schulen, bemüht sich Anna Segers von Mexiko aus, ihre Mutter aus Deutschland herauszuholen. Ihr Vater war, nachdem man ihn enteignet hatte, 1940 gestorben. Die Mutter lebte in Mainz inzwischen in einem sogenannten Judenhaus. Dort macht sie sich selbst allerdings nur wenig Hoffnung. Sie schreibt an ihre Tochter im fernen Mexiko: Dieses Auf und Ab der Gefühle bringt die Nerven zum Zerreißen. In 6 Wochen kann ja erst eine Nachricht hier sein. Wo werde ich dann sein? Noch hier? Zu dir? Oder? Du siehst, ich sehe ganz klar. und will versuchen, aus allem Kraft zu behalten. Wie immer es kommt, mein Liebstes. Du hast getan, was du tun konntest. Das darfst du dir sagen. Alles andere ist Schicksal. Die Befürchtungen der Mutter bewahrheiteten sich. Der briefliche Kontakt zu ihrer Tochter bricht ab. Hedwig Reiling wird mit einem Sammeltransport Mainzer Juden nach Polen deportiert, wo sie 1943 in der Nähe von Lublin in dem Dorf Piaski ums Leben kommt. Jahre später, wieder zurück in Deutschland, schreibt Anna Segers an ihren Cousin Sally Kramer in London. Manchmal lese ich die 5, 6 Briefe, die ich von meiner Mutter erhalten habe. Und jedes Mal verfalle ich in einen unbeschreibbaren Zustand der Wut und Trauer. Aber es ist nichts gewonnen, ihn aufrechtzuerhalten. Im Herbst 1945 setzt sich Anna Segers an eine Erzählung, die ihre Biografin Christiane Zehl-Romero als ein Kaddisch für die toten Eltern und deren Leidensgenossen bezeichnet. Post ins gelobte Land. Die Geschichte einer jüdischen Familie, die aus Osteuropa vor den Pogromen flieht und nach Paris kommt. Der Sohn bleibt in Frankreich und wird dort ein berühmter Augenarzt, während sein Vater weiterzieht nach Palästina, wohin der Sohn ihm Briefe schreibt, bis er mit der Diagnose konfrontiert wird, nicht mehr lange zu leben. Daraufhin schreibt er seinem Vater Briefe auf Vorrat, die seine Frau nach seinem Tod nach Palästina schicken soll, um den Vater mit der Wahrheit zu verschonen. Er gab das Bündel vorbereiteter Post seiner Frau und nahm ihr ebenso feierlich, wie ihn sein Vater zum Schreiben verpflichtet hatte, das Versprechen ab, nach seinem Tod einen Brief nach dem anderen abzuschicken. Wenn er sich von Schmerzen gepackt zum Schreiben zwang, dann fragte sie lächelnd, als sei damit die Gewissheit weggeschoben, wie er denn für die kommenden Jahre Dinge vorausbeschreiben könne. Ihr Mann erwiderte, dass es Dinge genug zu beschreiben gäbe, die nichts auf der Welt veränderte. Das eigentliche Grauen der Vernichtung des jüdischen Volkes durch die Nationalsozialisten steht in der Erzählung im Hintergrund. Allein der Tod ist allgegenwärtig. In seinem letzten Brief an seinen Vater schreibt der Sohn: Das Kind fragt uns oft, wann du wieder zurückkommst. Es kann nicht verstehen, dass du fort bist. Ich denke manchmal, wie schlau die Kinder sind, dass sie den Tod nicht wahrhaben wollen. Sie halten das Sterben für einen von den sonderbaren Einfällen, die wir Erwachsenen manchmal haben. Im September 1942 erscheint endlich das 7. Kreuz in der englischen Übersetzung bei Little Brown und wird in den Book of the Month Club gewählt. Weißkopf schreibt aus New York: Rejoice, my people, manna is pouring down. Tatsächlich verkauft das Buch sich außerordentlich gut, wird als Comic in einer stark gekürzten Fassung veröffentlicht und schließlich erscheint es auch noch in einer gekürzten Taschenbuchausgabe für die Armee, damit die Soldaten es mit auf den Weg nach Europa nehmen können. 1944 wird der Roman in Hollywood verfilmt. Aber es ist Anna Segers nur kurz vergönnt, den Erfolg zu genießen. Im Juni 1943 wird Anna Segers auf dem Weg in den Heinrich-Heine-Club nachts im strömenden Regen von einem Auto umgefahren. Der Fahrer lässt die Frau bewusstlos am Straßenrand liegen. Sie kommt ins Krankenhaus, wo man bei ihr einen linearen Bruch des Frontalknochens feststellt. Der herbeigerufene Arzt erweist sich als umsichtig und nimmt von einer Operation Abstand. Sie ist 4 Tage völlig bewusstlos und befindet sich lange Zeit in einem Zustand der Amnesie. Ihre Freundinnen wechseln sich an ihrem Krankenhausbett ab. Lenka Reinerowa erinnert sich an die Ungewissheit, die ihre Freundinnen und Freunde beunruhigte. Wie würde das erhaltene Leben weitergehen? War doch der Kopf so schwer verletzt worden, dieses komplizierte, in unendlichen Nuancen vibrierende Instrument ihrer Kunst. Als sie endlich wieder imstande war, Worte zu formulieren, immer noch von der gefährlichen Umnachtung befangen, war es wirres, unzusammenhängendes Zeug, das Anna Segers hervorbrachte. Rekonvaleszenz zieht sich über einen langen Zeitraum. Sie vermischt die Sprachen und muss selbst alltägliche Fähigkeiten wieder erlernen. Im November schreibt sie an Wieland Herzfelde in New York: Wie du siehst, bin ich wiederhergestellt. Es geht mir noch nicht ganz gut. Meine Augennerven sind noch verletzt. Doch ich schreibe wieder Briefe. Ja, sogar Novellen. Noch sehr langsam, aber ich tue es. Sie kündigt ihm die Erzählung »Der Ausflug der toten Mädchen« an. »Nein, von viel weiter her, aus Europa. Der Mann sah mich lächelnd an, als ob ich erwidert hätte, vom Mond. Er war der Wirt der Pulcheria am Ausgang des Dorfes. Er trat vom Tisch zurück und fing an, reglos an die Hauswand gelehnt, mich zu betrachten, als suche er Spuren meiner fantastischen Herkunft. Mir kam es plötzlich genauso fantastisch wie ihm vor, dass ich aus Europa nach Mexiko verschlagen war. Die Erzählerin kehrt die Erwartung der Emigrantin an ihr Exilland um. Nicht ohne die Bestätigung dafür vor Augen zu haben, dass es sich bei ihrer Flucht tatsächlich um eine Reise zum Mond handelt. Ich konnte durch eine Ritze in die graubraunen Bergabfälle hineinsehen, die kahl und wild wie ein Mondgebirge durch ihren bloßen Anblick jeden Verdacht abwiesen, je etwas mit Leben zu tun gehabt zu haben. Die Erzählerin, die gerade Monate Krankheit hinter sich hat, die immer noch müde und erschöpft von der Hitze und der Eintönigkeit der Landschaft ist, begibt sich zu einer Rancho, die auf der anderen Seite einer Mauer liegt, und durchschreitet dabei einen halb verfallenen Torbogen. Ich hörte jetzt inwendig zu meinem Erstaunen ein leichtes, regelmäßiges Knarren. Ich ging noch einen Schritt weiter. Ich konnte das Grün im Garten jetzt riechen, das immer frischer und üppiger wurde, je länger ich hinsah. Das Knarren wurde bald deutlicher und ich sah in dem Gebüsch, das immer dichter und saftiger wurde, ein gleichmäßiges Auf und Ab von einer Schaukel oder von einem Wippbrett. Jetzt war meine Neugierde wach, sodass ich durch das Tor lief auf die Schaukel zu. Im selben Augenblick rief jemand »Nettie«. Mit diesem Namen hatten mich seit der Schulzeit niemand mehr gerufen. Die Erzählerin entdeckt auf einer Schaukel 2 Mädchen, ihre 2 besten Schulfreundinnen Leni und Marianne. Sie schließt sich ihnen an und realisiert, dass sie sich auf einem Schulausflug ihrer alten Mädchenklasse befindet. Im Fortgang der Erzählung skizziert sie die zukünftigen Lebensläufe ihrer Schulkameradinnen. Eine Generation, die jetzt zum Zeitpunkt des Ausflugs noch den Ersten Weltkrieg vor sich hat. Leni wird später in die Gewalt der Gestapo geraten und im Frauenkonzentrationslager im 2. Winter des Krieges langsam, aber sicher an Hunger zugrunde gehen. Während Marianne, das hübscheste Mädchen der Klasse, Lenis beste Freundin, sich später mit einem hohen Nazi-Beamten verheiratet und sich weigern wird, Geld für Lenis Tochter zu spenden, die von befreundeten Frauen vor den Nazis versteckt wird. Für helle Aufregung unter den Mädchen sorgt schließlich die Anlandung des Dampfers Rehmagen, der die Unterprimaner des Realgymnasiums an Land gehen lässt. Jetzt kam Otto Fresenius, dem ein Geschoss im Ersten Weltkrieg den Bauch zerreißen sollte. Von seiner Liebe angespornt, als Erster über den Landungssteg auf den Wirtsgarten zu, Marianne, die eine Hand nie von Lenis Schulter wegzog, gab ihm die freie Hand und überließ sie. Nicht nur der Leni und mir, uns Kindern allen war es klar, dass diese zwei ein Liebespaar waren. Sie gaben uns zum ersten Mal, nicht geträumt, nicht gelesen, aus Dichtungen oder Märchen oder aus klassischen Dramen, sondern echt und wirklich den richtigen Begriff eines Liebespaares, wie es die Natur selbst geplant und zusammengefügt hat. Schließlich versammeln sich die Mädchen wieder auf dem Landungssteg, um über den Rhein zurück in die Stadt zu fahren. Wir vom Rhein her in die Innenstadt einbogen, da legte sich's hart auf mein Herz, als ob mir etwas Unsinniges, etwas Böses bevorstünde, vielleicht eine heillose Nachricht oder ein Unheil, das ich über dem sonnigen Ausflug leichtfertig vergessen hatte. Dann verstand ich klar, die Christophskirche konnte unmöglich bei einem nächtlichen Fliegerangriff zerstört worden sein, denn wir hörten ja Abendläuten. Ich hatte mich überhaupt umsonst gegraut, auf diesem Weg heimzugehen, weil sich mir im Gedächtnis festgehakt hatte, dieser mittlere Stadtstreifen sei völlig von Bomben zerstört. Es ging mir auch durch den Kopf, dass jene Zeitungsfotografie sich geirrt haben möchte, auf der alle Gassen und Plätze abrasiert oder zerstört waren. Aber die vermeintliche Vertrautheit der Stadt erweist sich als trügerisch. Schließlich, an ihrem Elternhaus angelangt, schon durch und durch müde, blickt sie zum zweiten Stock hinauf und sieht ihre Mutter auf der mit Geranien verzierten Veranda stehen. Sie wartete schon auf mich. Wie jung sie doch aussah, die Mutter, viel jünger als ich, wie dunkel ihr glattes Haar war mit meinem verglichen. Meins würde ja schon bald grau sein, während durch ihres noch keine sichtbaren grauen Strähnen liefen. Sie stand vergnügt und aufrecht da, bestimmt zu arbeitsreichem Familienleben mit den gewöhnlichen Freuden und Lasten des Alltags, nicht zu einem qualvollen, grausamen Ende in einem abgelegenen Dorf, wohin sie von Hitler verbannt worden war. Jetzt erkannte sie mich und winkte, da sei ich verreist gewesen. So lachte und winkte sie immer nach Ausflügen. Ich lief, so schnell ich nur konnte, ins Treppenhaus. Im Treppenhaus überkommt sie Müdigkeit und Erschöpfung. Sie spürt, dass sie es nicht bis zur Wohnungstür schaffen wird und die Mutter vergeblich auf die Ankunft ihrer Tochter wartet. In den Nachbarwohnungen klappern bereits die Teller zum Abendessen. Ich hörte zugleich vom Hof her das zügellose Schreien von Truthähnen und wunderte mich, wieso man plötzlich im Hof Truthähne züchtete. Sie erkennt, dass sie nicht mehr im Treppenhaus auf dem Weg zu ihrer Mutter ist, sondern sich auf dem Weg zurück in das mexikanische Ursprungsdorf befindet, wo man sie zur Nacht erwartet. Mir war es wie immer fremd, dass es hier keine Dämmerung gibt, sondern immer nur jähen Übergang von Tag zu Nacht. Ich nahm mich zusammen und schritt jetzt kräftiger aus, obwohl der Anstieg in einem unbezwinglichen Abgrund verloren war. Das Treppengeländer drehte und wölbte sich zu einem mächtigen, pfählerartigen Zaun aus Orgelkakteen. Völlig erschöpft kommt sie zurück in die Pulqueria, wo sich in ihrer Abwesenheit kaum etwas verändert hat und von ihrer Rückkehr niemand Notiz nimmt. Ich fragte mich, wie ich die Zeit verbringen sollte, heute und morgen, hier und dort, denn ich spürte jetzt einen unermesslichen Strom von Zeit, unbezwingbar wie die Luft. Man hat uns nun einmal von klein auf angewöhnt, statt uns der Zeit demütig zu ergeben, sie auf irgendeine Weise zu bewältigen. Plötzlich fiel mir der Auftrag meiner Lehrerin wieder ein, den Schulausflug sorgfältig zu beschreiben. Ich wollte gleich morgen oder noch heute Abend, wenn meine Müdigkeit vergangen war, die befohlene Aufgabe machen. Mit dieser Erzählung spannt sie eine Brücke zwischen Mexiko und Europa. Zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Traum und Wirklichkeit, die sie immer wieder erzählerisch überschreiten wird. Noch ist das reale Europa unerreichbar, auch wenn der Kriegsverlauf bereits deutliche Zeichen einer Wende signalisiert. Die Wehrmacht wird in Stalingrad von der Roten Armee geschlagen. Die Alliierten verbünden sich zum Kampf gegen Hitler. Die Emigranten in Mexiko bereiten sich auf die Heimkehr vor. Die Lust auf absonderliche, ausschweifende Unternehmungen, die mich früher einmal beunruhigt hatte, war längst gestillt bis zum Überdruss. Es gab nur eine einzige Unternehmung, die mich anspornen konnte: die Heimfahrt. Am 8. Juni 1983 knirscht auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin-Mitte der Kies unter den Stiefeln der Soldaten, die den Sarg mit der Ehrenpräsidentin des Schriftstellerverbandes der DDR in militärischer Formation zu Grabe tragen. Trommelwirbel, Fahnenträger, vor dem Sarg im Gleichschritt marschierende Soldaten, die die Staatsorden der Dichterin wie Trophäen einer zu Ende gegangenen Jagd auf Tabletts präsentieren. In der ersten Reihe, vor dem passgenau ausgehobenen Loch, warten die Genossen der Staats- und Parteiführung, die es sich nicht nehmen lassen, allen erdenklichen Pomp aufzufahren. Eine Beerdigung wie der Traum eines Armeegenerals. Die Autorin war zuvor längst zur lebenden Ikone erstarrt. Dass ihr Roman Das Siebte Kreuz Schulstoff ist, macht sie nicht unbedingt populärer. Der Schriftsteller Ingo Schulze erinnert sich an seine ersten Berührungen mit dem Werk der Schriftstellerin. Wenn ich jetzt allein von mir aus stehe, hat in meiner Jugend oder als ich angefangen habe zu lesen, da war Anna Segers eher so ein Begriff. Man wusste, das ist die Vorsitzende des Schriftstellerverbandes, dann Ehrenvorsitzende, die hing halt im Literaturzimmer als Fotografie an der Wand. Und ich habe das mal versucht zu beschreiben. Ich weiß noch, wie unsere Deutschlehrerin mal sagte, weil das Bild von Anna Segers schief hing, oh, mach das mal gerade, das hat Anna nicht verdient. Und dieses, dass sie plötzlich über Segers mit Vornamen sprach, das war so völlig schräg zu der Wahrnehmung. Also als hätte man, das ist natürlich jetzt auch wieder übertrieben, aber als hätte man erst in dem Moment gemerkt, das ist ja ein Mensch wie du und ich, weil aber die war halt doch so die unerreichbar fern. Und dann haben wir, ich weiß nicht mehr in welcher Klasse das war, ob das 10. oder 11. eben das siebte Kreuz gelesen. Das haben wir, glaube ich, nicht, oder ich habe es auch nicht ungern gelesen, aber es war jetzt auch nicht so, dass es einen umgehauen hätte. Es war halt das, was man glaubte zu kennen, also in antifaschistischer Widerstand, kommunistischer Widerstand. Diese Aura der kommunistischen Emigranten, die Teil des antifaschistischen Gründungsmythos der DDR ist, dieser Mythos löst sich im Herbst 1989 endgültig in Luft auf. Im Oktober 89 liest am Deutschen Theater der Schauspieler Ulrich Mühe aus dem Buch »Schwierigkeiten mit der Wahrheit«. Autor ist der überzeugte Kommunist, ehemalige Spanienkämpfer, Mexiko-Emigrant und Leiter der Verlage El Libro Libre und Aufbau Walter Janka, der 1957 in einem Schauprozess vor den Augen von Anna Segers wegen Hochverrat zu 5 Jahren Zuchthaus verurteilt wird. Janka hat Anna Segers den Vorwurf gemacht, dass sie von seiner Unschuld wusste und im Prozess nicht für ihn aufgestanden war. Ein wenig Mut hätte ihrem Ruf nicht geschadet und ihre Position nicht gefährdet. Selbst Ulbricht hätte es nicht gewagt, sie verhaften oder auch nur belästigen zu lassen. All das wusste sie. Trotzdem blieb sie stumm. Ja, die Geschichte mit Janka, denke ich, das war, da hat er sich natürlich misshandelt gefühlt, aber er hat sich an jemand angehängt, die bekannt war, wo das einen Eklat ergeben könnte. Denn die waren schon in Mexiko nicht sehr gut aufeinander zu sprechen. Und sie hat sich nicht für ihn eingesetzt, als er in Schwierigkeiten kam. Aber sie hätte auch nichts machen können. Also seine Erwartungen waren ganz unrealistisch. Und als er dann herauskam, hat sie ihn immerhin unterstützt für eine Anstellung bei Die Toten bleiben jung, glaube ich, war es. Also wenn man sich überlegt, wie gigantomanisch einfach diese Gewalt war, ne? Also und sie kommt da zurück, also in das Land zurück, das ihre Mutter umgebracht, also Menschen, die ihre Mutter umgebracht haben, soll jetzt denen eine neue Hoffnung geben, aber eigentlich frage ich mich dann, warum, ja, also so. Und dann hat sie gleichzeitig noch das Problem mit ihren eigenen GenossInnen, die irgendwie den Vorwurf machen, dass sie im Westexil war, ja. Und dann passiert eben den einen ganz viel und den anderen passiert eben weniger. Und genau das ist aber auch das, was sie wollen, dass man Angst bekommt, ja. Also dem passiert jetzt das, kann mir irgendwie übermorgen auch passieren, ja, wenn ich nicht vorsichtig bin. Und schon hat man irgendwie so eine Abhängigkeit, ja. Und darin bewegt sie sich ja. Also sie bewegt sich quasi zwischen ihren LeserInnen, von denen sie nicht weiß, ob sie mitgemacht haben oder inwieweit sie involviert waren in das faschistische System. Und gleichzeitig hat sie irgendwie die Leute, die mit ihr im Exil waren, die quasi sich gegenseitig auffressen, ja, und damit klarzukommen, das ist, glaube ich, etwas, was wir uns gar nicht vorstellen können, ja, und dann zu fragen, hat sie jetzt das Richtige gemacht oder nicht, ist dann immer sehr müßig, weil man sich selber fragen muss, wie hätte man in dem Moment reagiert, ja. Die Ereignisse um Janka gehen an Anna Segers nicht spurlos vorüber. Sie wendet sich schriftlich, quasi hausintern, an Walter Ulbricht und die damalige Justizministerin Hilde Benjamin, um den Prozess abzuwenden. Vergeblich. Ihre Tochter Ruth erinnert sich, dass ihre Mutter nach der Urteilsverkündung zu ihrer Adlershofer Freundin Bertha Waterstraat gegangen war und dort stundenlang verzweifelt weinte. Dadurch, dass sie eben Vorsitzende des Schriftstellerverbandes war, und da, glaube ich, eben auch sehr viel stillgehalten hat. Einerseits, weil sie die eigenen Leute nicht schwächen wollte und so falsch verstandene Loyalität. Andererseits sagt sich das so leicht, falsch verstandene Loyalität. Das waren halt wirklich andere Zeiten. Ich weiß noch, dass Volker Braun erzählt so eine Episode, dass er, als er mal kritisiert wurde, die Segers ihn rangewunken hat und gesagt, ja, weißt du nicht, dass man da noch vor nicht allzu langer Zeit dafür verschwunden ist. Also ihr saß die Angst in den Knochen und Christa Wolf beschreibt ja auch sie sah auf ihren letzten Fotos immer so erschrocken aus. Als Anna Segers aus dem mexikanischen Exil zurück nach Deutschland kommt, hat sie eine klare Vorstellung von der Aufgabe, die sie für sich in dem zerstörten Land sieht. Ich bin zurückgekommen, weil ich für die Menschen, die ich sowohl im Guten als auch im Schlechten am besten kenne, das meiste tun kann. Ich will durch die Bücher, die hier entstehen werden, verhindern helfen, dass die Fehler der Vergangenheit jemals wiederholt werden. Nach Berlin kommt sie im April 1947 als mexikanische Staatsbürgerin. Ihre Kinder sind zum Studium bereits in der französischen Hauptstadt und ihr Mann, Rodi, bleibt vorerst in Mexiko. Er hat dort nicht nur eine Professur an der Arbeiteruniversität und ein Institut für Sozialforschung aufgebaut, sondern auch eine Beziehung zu einer engen Mitarbeiterin begonnen. Davon unberührt wird Chibi Rodis Ankunft in Berlin sehnsüchtig erwarten und in ihren Briefen nicht nachlassen, ihn zur Heimkehr, wenn man das in seinem Fall so formulieren kann, zu ermutigen. Er ist und bleibt ihr engster Vertrauter, der erste Leser ihrer Texte. Aber nun läuft sie durch die Trümmerstadt auf der Suche nach neuen und alten Verbündeten, den Überlebenden und den Zurückgekehrten. In ihrem Arbeitszimmer hängt in einer Ecke neben dem Ofen eine Pinnwand mit Bildern und Zeitungsausschnitten. Ein Porträtfoto sticht heraus. Ein freundlich in die Kamera lächelnder, kahlköpfiger Mann, offenes Gesicht, dem Betrachter zugewandt, vielleicht Mitte 30. Es ist Philipp Schäffer. Anna Segers hatte Schäffer 1920 beim Studium in Heidelberg kennengelernt. Schäffer wird in Deutschland bleiben und ist im antifaschistischen Widerstand. Zurück in Berlin sucht Anna Segers den alten Freund, bis sie erfährt, dass er 1943 in Plötzensee enthauptet wurde. Wie tief der Schock sitzt, spiegeln die Briefe aus dem ersten Jahr in Berlin, in denen sie immer wieder darauf zurückkommt. Was sie weniger berührt, ist die Berliner Trümmerlandschaft. An ihre Freundin, die Innenarchitektin Clara Porset, Frau des mexikanischen Wandmalers Javier Guerrero, schreibt sie im Juni 1947: Ich schäme mich zu sagen, dass ich entzückt bin, nur ästhetisch als Künstlerin, von den Ruinen der Stadt. Und ich denke immer, wie Van Gogh sie gemalt hätte. Ich denke immer, dass du und Javier kommen müsstet, um einige verrückte Wandbilder zu malen. Aber sag bitte niemandem etwas über meine Dummheiten und vergiss sie, nachdem du meinen Brief gelesen hast. Ich spreche mit niemandem darüber, dass mich diese Gespenster von Straßen jede Nacht bezaubern. Erstens, weil die Russen so viel Erfolg hatten und zweitens, weil diese Treppen, die wie die Leiter Jakobs aus der Bibel in den Himmel ragen und die völlig leeren, das heißt ausgebrannten Fassaden, wo die Gespenster die einzigen Bewohner bleiben, einen zutiefst perversen oder irrealen oder surrealen Eindruck machen. Du kannst sehen, dass ich selbst auch schon ein ganz verrücktes Gespenst bin. Sie wohnt zwar die ersten Jahre im Südwesten der Stadt, in Zehlendorf, engagiert sich aber im sowjetischen Sektor Berlins. Ihre Rückkehr nach Deutschland ist auch im Westen nicht unbemerkt geblieben. Sie erhält 1947 den Georg-Büchner-Preis. Die Stadt und ihre Menschen bleiben ihr fremd. Sie lässt nichts unversucht, Gleichgesinnte nachzuziehen. Im Oktober 1947 schreibt sie an Helene Weigel: Je länger ich hier bin, desto öfter habe ich gewünscht, dass ihr zwei hier wärt. Ich muss gestehen, zunächst mal aus egoistischen Gründen. Es wird euch auffallen, wenn ihr hier seid, dass es sehr schwer ist, Leute zu finden, mit denen man nicht mal arbeiten, davon spreche ich noch gar nicht, über die Arbeit normal sprechen kann. Es gibt lange Diskussionen mit an und für sich ganz lieben, ganz anständigen Gesellen. Ich habe aber wahrscheinlich aus eigener Schuld, zum Beispiel in Paris, viel mehr das Gefühl, mich mit Kumpanen zu unterhalten, als ich es hier habe. Man urteilt so oder so. Und das Urteil dreht sich um erstaunlich schwache, geringfügige Leistungen. Das ist ein Grund mehr, warum der Brecht hier sein sollte. Dasselbe gilt in deinem Beruf auf dich. Du würdest hier unheimlich Arbeit finden. Du musst diesen Brief aber nicht falsch auffassen. Du musst verstehen, dass der Schwung, den ich in den ersten Wochen hatte, den du bestimmt haben wirst, viel leichter schwankt, wenn man allein ist und auf sich selbst angewiesen. Das soll nicht sein, das ist nicht anständig und so weiter. Ich sage es ja auch nicht in einer Massenveranstaltung, ich erzähle es dir in einem Brief. Die haben es leichter, die ein großes Reich hinter sich haben und ganz getrost auf Dinge bauen, die in 30 oder 130 Jahren eintreten können, wenn man alles richtig macht. Sie haben es leichter zu vergessen, dass sie mal zwischendurch persönlich gestorben sind. Ich schreibe gerade eine Novelle, die auf Haiti spielt. Denn das ist so ungeheuerlich aktuell. Die Berliner können es gar nicht aushalten ohne Haiti. Je dunkler es wird und je mehr Winter, desto haariger und mürrischer werden die Leute, die ohne dies sonderbar deformiert sind. Liebe Helly, ich mache jetzt Schluss. Ich weiß nicht, ob es für dich einen ungeheuren Ansporn ausmacht, manchmal bei mir reinzukommen und mich zu beschimpfen, damit ich keep smiling. Auf Wiedersehen. Irgendwo. Irgendwann. Aus dieser Novelle, die sie in der Berliner Trümmerlandschaft schreibt, entstehen die ersten beiden von drei karibischen Geschichten, die der Schriftsteller Ingo Schulze für einen Höhepunkt der deutschen Literatur hält. Die Karibik muss sie sofort beeindruckt haben. Jedenfalls fängt sie an in Mexiko über Toussaint, diesen Führer der Erhebung oder einen der Führer, sich zu informieren und beginnt dann eben spätestens so 47 und 48 in den beiden Jahren, schreibt sie, die Hochzeit auf Haiti und Wiedereinführung der Sklaverei in Guadeloupe. Aber für sie, das wäre jetzt meine Interpretation, sind natürlich diese Situation einer Revolution, die ihre Kinder frisst, die eigentlich verraten wird von den eigenen Leuten, also sprich von Napoleon Bonaparte, war für sie auch eine Folie, mit den eigenen Erfahrungen umzugehen. Das kann man sich ja heute kaum noch vorstellen, diese Repression, die dann eigentlich erst so für sie dann 49, 50 so anlief, aber diese stalinistischen Befragungen und Schauprozesse und andererseits natürlich auch das, was sie eben nicht wollte, im Westen einen Globke. Man muss ja immer sagen, sie ist Jüdin, sie kommt aus einer jüdischen Familie, die Mutter ist Opfer des Holocaust. Also, und wenn dann auf der anderen Seite von Deutschland einer, der eben an diesem Holocaust beteiligt war, sozusagen Kanzleramtsminister ist. Also es war für sie zwischen Stilla und Charybdis. Die Fronten haben sich verhärtet. Segers engagiert sich im Weltfriedensrat gegen eine atomare Bewaffnung. Für sie ist das Engagement auch eine Gelegenheit, durch Europa zu reisen, Freunde und vor allem ihre Kinder in Paris zu besuchen. Hier sieht sie erstmals nach den Jahren des Exils Bertolt Brecht wieder. Anna Segers, weißhaarig, aber das schöne Gesicht frisch. Berlin, ein Hexensabbat, wo es auch noch an Besenstielen fehlt. Sie besucht ihre Kinder, die in Paris studieren, und will sich auch erholen. Um ihren mexikanischen Pass zu behalten, wohnt sie nicht im russischen Sektor, hat so auch nicht die Vergünstigungen, ohne die Arbeit unmöglich ist. Sie möchte ihre Bücher auch in den nicht-russischen Zonen gelesen haben. Sie scheint verängstigt durch die Intrigen, Verdächte, Bespitzelungen. Die Gäste sahen offen und verstohlen zu dem Fremden hinüber, der allein in einem Winkel saß, ohne sich in ihr Gespräch zu mischen. Was war denn das für ein Mann, der plötzlich hier eingedrungen war? So beginnt die Erzählung »Das Argonautenschiff«. Der Fremde, Jason, der heimkehrt, dessen Sprache niemand versteht und der nicht erkannt wird, obwohl er den Daheimgebliebenen bekannt vorkommt. Die Gäste stritten, in welcher Sprache ihnen der Fremde antworten könnte. Denn unerträglich, gleichmütig, unbewegt saß er da mit seinem strahlenden Kopf, um seine Schultern ein goldgelbes, schwarz gesprenkeltes Fell. Das Sonderbarste an seiner Erscheinung war, obwohl er ihnen bestürzend fremd vorkam, hatte doch jeder bei seinem Anblick das Gefühl, schon einmal irgendwo auf ihn gestoßen zu sein. Und sei es auch vor langem gewesen, vielleicht als Kind, vielleicht nur auf einen Augenblick. Im Werk Segers handelt es sich bei Jason um einen Wiedergänger. Er ähnelt Hull, der den Aufstand nach St. Barbara bringt, und dessen Vorgänger, dem Flößer Grubetsch. Wie letzterer wird auch Jason zum Schicksalsgestalter, der die Verhältnisse ins Wanken bringt. Schließlich begegnet Jason einem Gärtner, dem Wächter des Waldes. Er ist den Göttern geweiht. Dort wurden schon in alten Zeiten an einzelnen Bäumen berühmte, seltsame Schiffe aufgehängt, die den Ruhm des Landes begründet haben. Heute sind zwar nur noch ein paar Stücke der Schiffe übrig, ihr Holz ist mit der Zeit morsch geworden. Das allerberühmteste Schiff ist noch recht gut erhalten. Du hast vielleicht schon von ihm gehört. Es heißt die Argo. Es ist nur ein Wrack. Du kannst aber nicht davor stehen, ohne dass du vor Ehrfurcht zitterst. Jason gibt sich dem Gärtner nicht zu erkennen und lässt sich von ihm die Überlieferung der eigenen Geschichte erzählen. Daraufhin begibt sich Jason in den Wald. Was für ein sonderbarer Brauch, dachte Jason, wenn er an einem Baum vorbeikam, der mit den Ästen einzelne Stücke eines verwitterten Fahrzeugs umklammert hielt. Was meine Landsleute doch für Einfälle hatten. Ein besonders mächtiger Baum trug ein Stück Schiffsrumpf mitsamt der vermoderten Galeonsfigur. Jason erkannte die Argo sofort, wenn er sie auch noch nie von unten gesehen hatte. Es lief ihm bei dem Wiedersehen kalt den Rücken herunter. Jason legt sich in das Gras unter das in den Bäumen hängende Wrack seines Schiffes, während über ihm in den Baumwipfeln das Wrack immer heftiger zu schwanken beginnt vom aufziehenden Sturm. Vielleicht hätte Jason doch noch aufspringen können. Er verschränkte aber die Arme unter dem Kopf und sein Gesicht war so kühn, wie es nur in seiner echten Jugend auf dem brüllenden Meer im Augenblick der höchsten Gefahr gewesen war. Der Sturm brach an. Er sprengte die letzten Seile mit einem Stoß. Der ganze Schiffsrumpf krachte über Jason zusammen. Der ging mit seinem Schiff zugrunde, wie es das Volk seit langem in Liedern und Märchen erzählte. Jason, der heimatlose Heimkehrer, gibt sich in seiner Lebensmüdigkeit dem Schicksal hin und lässt sich von den Resten des Schiffs, welches ihn in die Welt hinausgetragen hat, erschlagen. Ein geradezu prophetisches Bild, welches für viele Heimkehrer, insbesondere ihre Gefährten aus dem mexikanischen Exil, sich noch bewahrheiten wird. Es verwundert kaum, dass diese Erzählung bei ihrem Erscheinen auf großes Unverständnis stieß. Heute trägt die Zeitschrift der Anna Segers Gesellschaft den Namen dieser Erzählung im Titel. Wer das Potenzial des Stoffes früh erkannte, war der damals noch unbekannte Autor Heiner Müller. Für die Schriftstellerin Annette Gröschner, die gleiche Generation wie Ingo Schulze, war es der Dramatiker Müller, der ihr den Zugang zu Segers eröffnete. Wenn man so wie ich in der DDR aufgewachsen ist, ist natürlich Anna Segers immer auch so die Staatsdichterin gewesen. Und das hat so ein bisschen die Rezeption am Anfang verstellt, ne? Und ich musste erstmal wieder von vorn anfangen. Und interessanterweise ist mir das über Heiner Müller gelungen. Ich war habe relativ früh Heiner Müller gelesen und eben auch Argonautenschiff, was dann irgendwie zuerst in Gedichten bei Heiner Müller vorkam und dann später Medea wurde, Medea-Material. Und darüber habe ich mich dann Anna Seghers angenähert und ein ganz eigenes Bild von Anna Seghers für mich entwickelt, was überhaupt dann nichts mehr mit dieser Staatsdichterin zu tun hatte, ja. Die heimgekehrte Anna Seghers fühlt sich selbst mehr als fremd. An Georg Lukács schreibt sie 1948. Obwohl hier viele oder alle Menschen lieb und gut zu mir sind, habe ich doch manchmal das Gefühl, dass ich vereise. Ich habe das Gefühl, ich bin in die Eiszeit geraten. So kalt kommt mir alles vor. Nicht, weil ich nicht mehr in den Tropen bin, sondern weil viele Sachen ganz beklemmend und ganz unwahrscheinlich frostig für mich sind. Ob es um die Arbeit, um die Freundschaft, um politische, um menschliche Sachen geht. Noch ist sie unsicher, ob sie überhaupt bleiben wird. Roddy ist noch in Mexiko und seine Rückkehr verschiebt sich immer wieder. Auch zu den eigenen Genossen steht sie in einem Spannungsverhältnis. 1949, nach der Währungsunion, in der Zeit der Berliner Luftbrücke und der Gründung der beiden deutschen Staaten, bedrängt man sie, endlich auch in den Ostteil der Stadt zu ziehen. Für ein paar Monate wohnt sie in Weißensee, bei Brecht und Weigel, bis sie in Adlershof eine kleine Wohnung findet, in die sie 1950 einzieht. Anmut spart nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blühe, wie ein anderes gutes Land, dass die Völker nicht erbleichen, wie vor einer Räuberin, sondern ihre Hände reichen, uns wie anderen Völkern hin, uns wie anderen Völkern hin. 1949-50 beginnen auch die Auseinandersetzungen zwischen den Moskauer Emigranten und den Westemigranten, insbesondere jenen aus Mexiko, an Schärfe zuzunehmen. Die sogenannten Mexikaner geraten unter Generalverdacht, sodass auch Anna Seghers nun Berichte über ihre Zeit im Exil verfassen muss. Überschattet werden diese Verdächtigungen von den stalinistischen Säuberungen, die zu dieser Zeit in anderen Ländern des Ostblocks stattfinden. Unter den 14 Angeklagten in Prag, die im sogenannten Slansky-Prozess der trotzkistisch-zionistischen Verschwörung beschuldigt werden, sind allein 11 Juden. Nur 3 der Angeklagten entgehen mit einer lebenslangen Haft dem Todesurteil. Unter den Hingerichteten befindet sich auch Otto Katz, der unter dem Pseudonym André Simon publiziert hatte. Ein enger Mitarbeiter von Egon Erwin Kisch und Freund von Seghers im Pariser Exil und später in Mexiko. Ihre Freundin Lenka Reinerowa kommt in Untersuchungshaft und verschwindet für 1,5 Jahre im Gefängnis. Auch in der DDR ist man nicht untätig und bereitet sich auf einen Schauprozess vor. Verhaftet wird dafür der Leiter der Kommunistischen Partei in Mexiko, Paul Merkers. Als Stalin im März 1953 stirbt, nimmt man davon Abstand und verurteilt Merkers stillschweigend zu 8 Jahren Gefängnis. Das nennt man damals Glück gehabt. Und Anna Seghers? Sie wird 1950 Mitglied der neu gegründeten Akademie der Künste. 1951 erhält sie den Stalin-Friedenspreis, eine Art Lebensversicherung. 1954 wird sie sich dafür einsetzen, dass der immer wieder in der Kritik stehende Brecht ebenfalls den Stalin-Preis erhält, um ihn gegen die Angriffe aus den eigenen Reihen zu immunisieren. Brecht hatte einmal gegenüber Erwin Strittmatter zu Anna Seghers bemerkt: Bei der Anna musst wissen, wenn du denkst, sie redet mit dir, strickt sie an einem Roman, den sie grad unter hat. Und ganz hinten, da wo schon niemand mehr denkt, dass noch was ist, da arbeit's an etwas Theoretischem, die Anna. Als Bertolt Brecht im August 1956 stirbt, schreibt Seghers einen Brief an ihre Freundin Helene Weigel. Liebe Helli, Ich bekam gestern Abend eine deutsche Zeitung in die Hand. Verstehen kann ich es nicht. Und schreiben kann ich dir auch nichts. Es ist ein solcher Riss quer durch unsere Sprache, durch alle unsere Arbeit. Ich denke an alles, was ich ihn noch hätte fragen wollen, ihm heute noch hätte sagen wollen. 1952 wird sie zur ersten Präsidentin des Deutschen Schriftstellerverbandes ernannt. Diese Funktion soll sie bis 1978 innehaben. Sie war eine der wenigen Frauen, die überhaupt eine Öffentlichkeit hatten mit ihrem Schreiben. Und es wird eigentlich viel zu wenig darüber nachgedacht, welche Ängste sie auch hatte, weil sie nicht das Gefühl gehabt hat, sicher zu sein als Autorin, auch als Repräsentantin. Das ist ja mal die Frage, warum sie 56 nichts gemacht hat, als Janka verhaftet wurde und so. Also ich hat sich einfach oft entzogen. Ja. Und obwohl sie eigentlich, das ist vielleicht so ein bisschen mit Helene Weigel zu vergleichen, ja, also im einen Moment halt irgendwie staatstragend zu sein und im anderen dann aber gleichzeitig wieder die Möglichkeit zu haben, anderen zu helfen dadurch. Ja. Also das ist ja so eine Situation, in der ich persönlich nicht stecken möchte. 1952 ist das Jahr, in dem Roddy endlich, 5 Jahre waren sie getrennt, seine Zelte in Mexiko abbricht und nach Berlin kommt, begleitet von seiner Mitarbeiterin Lena Jeck, die ebenfalls in Adlershof eine Wohnung bezieht. Er wird auch in Berlin seiner großen Leidenschaft als Lehrer nachgehen, als Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Humboldt-Universität sowie am Wirtschaftswissenschaftlichen Institut der Akademie der Wissenschaften. Nach seiner Emeritierung 1963 bleibt er seiner Berufung als Forscher und Lehrer treu. Ihre Beziehung wird über die Jahre eng bleiben und er als ihr erster Leser eine wichtige Rolle spielen. Im Segas-Archiv der Akademie der Künste finden sich heute noch die Spuren dieser Zusammenarbeit. Es gibt nicht wahnsinnig viele große Werkmanuskripte, aber die Teile, die wir haben, zeigen, wie der Text entsteht und vor allen Dingen, dass auch ihr Mann Laszlo Radvani auch mitgearbeitet hat, in dem Sinn, dass er Ansprechpartner war, dass er ihr aber auch bei der Gliederung, bei den historischen Ereignissen, bei der Chronologie und überhaupt bei der Logik, Textlogik, sie sehr unterstützt hat. Die Anfangsjahre in der DDR, die Ereignisse um den Arbeiteraufstand am 17. Juni, wird Anna Segers in ihren beiden Romanen »Die Entscheidung« und »Das Vertrauen« thematisch angehen. Als zentralen Schauplatz, um die neue Gesellschaft abzubilden, wählt sie ein Stahlwerk in dem fiktiven Ort Kossin. Wenn man jetzt diese beiden Romane sich anschaut, wird man feststellen, dass es im Prinzip ganz ähnliche Techniken sind wie auch schon in den frühen Romanen, nämlich moderne Techniken. Also es ist wirklich das moderne Erzählen, was Anna Segers hier auch verwendet. Es sind viele Figuren, viele Handlungsstränge. Es sind, man muss halt als Leser, Leserin tatsächlich auch selber die Synthese sozusagen suchen und bilden. Es sind zum Beispiel in der Entscheidung haben wir auch im Prinzip die halbe Welt als Schauplatz. Also es spielt zum Teil in Mexiko, zum Teil noch in Frankreich, zum Teil in den USA und eben zum Teil in Deutschland, Ost und West. Und insofern sind diese Verurteilungen, Stichwort ästhetische Regression, eigentlich etwas seltsam, weil eigentlich das immer noch modern ist, was sie da an Techniken verwendet. Man kommt um den Namen nicht drum rum, Marcel Reich-Ranicki als der einflussreichste westdeutsche Kritiker und insofern auch zu Recht einflussreich, weil er als vormals in Polen arbeitender Kritiker wenigstens weiß, worum es geht, wenn es um Kommunismus geht. Der hat nun also eigentlich sowohl das Frühwerk, also bis zum Siebten Kreuz, ausschließlich Siebtes Kreuz, kritisiert, weil sie also so chaotisch seien. Also er stößt sich an den modernen Erzähltechniken. Reich-Ranicki ist ja sowieso ein Traditionalist. Und er kritisiert dann wiederum die späten Romane aus politischen Gründen, sodass eigentlich für jemanden wie Reich-Ranicki wirklich nur das Siebte Kreuz, Transit und Ausflug der toten Mädchen übrig bleibt. Als der Roman Die Entscheidung nur in der DDR erscheint, wird er in der Bundesrepublik trotzdem von Marcel Reich-Ranicki rezensiert. Als Reaktion auf Reichranitzkis Kritik bietet Seeger sowjetische Freundin und Übersetzerin Tamara Motiljowa an, den Roman Die Entscheidung in Form einer Polemik gegen den Renegaten Ranitzky zu besprechen. Seegers reagiert auf das Angebot äußerst gelassen. Was diese Sache ihrer eigenen Besprechung anbelangt, in Form einer Polemik gegen den Renegaten Ranitzky, so habe ich da ein Gefühl, bitte seien Sie mir nicht böse, wenn es falsch ist, was die Spanier mit dem Ausdruck bezeichnen, no dale bele garantia, was auf Deutsch bedeutet, er hat doch gar nicht das Recht, sich mit dir zu duellieren. Also auf Preußisch, der Mensch ist wahrhaftig nicht satisfaktionsfähig. Das Spätwerk von Anna Seegers ist, zu sagen, umstritten wäre eine Untertreibung. Eigentlich wird meistens sehr, sehr stark ignoriert oder denunziert, könnte man sagen. Als Anfang der 60er Jahre der Luchterhand Verlag beginnt, Werke von Anna Seegers in der Bundesrepublik neu zu veröffentlichen, führt das auch bei Autoren des eigenen Verlags zu Protesten. Eine erste prominente Gegenstimme gegen die allgemeine Empörung im Westen ist Heinrich Böll, der angesichts der Veröffentlichung des Romans Transit bei Luchterhand 1964 schreibt: Es ist meine Sache, nicht Anna Seegers vorzuschreiben, dass sie wohnt, wo sie wohnt. Es will mir nicht recht einleuchten, dass selbst dem kältesten aller kalten Krieger nicht daran liegen muss, diesen Roman hier greifbar zu wissen. Gewiss ist es kein Zufall, dass unser Staat allenthalben die Flüchtlinge honoriert, die unsere Sprache sprechen, doch zu den Emigranten, Flüchtlingen in Potenz, die unsere Sprache nicht nur sprechen, auch in ihr Schreiben, nie ein Verhältnis gefunden hat. Ich bezweifle, ob unsere Literatur nach 1933 viele Romane aufzuweisen hat, die mit solcher somnambuler Sicherheit geschrieben fast makellos sind. Als im August 1961 in Berlin die Mauer gebaut wird, ist Anna Seegers am anderen Ende der Welt. Zum ersten Mal seit ihrer Exilzeit ist sie wieder in Lateinamerika. Allerdings nicht in Mexiko und auch nicht in der Karibik. Beides Orte, zu denen sie in ihren Erzählungen immer wieder zurückkehrt, ohne sie je wieder zu besuchen. Sie ist für mehrere Monate in Brasilien, zusammen mit Rodi auf Einladung ihrer Freunde, des Schriftstellers Jorge Amado und dessen Frau Celia. Aus Rio schreibt sie an Georg Lukács: Ich arbeite ziemlich viel. Daheim muss ich mir die Zeit dazu stehlen. Auf dem Schiff, wo es kein Telefon gibt und keine andere Ablenkung als fliegende Fische oder Delfine, schrieb ich eine Novelle zu einer Novellensammlung, die heißen soll »Die Kraft der Schwachen«. Vorher hat sie noch eine Erzählung beendet, die den Zyklus der karibischen Geschichten abschließt, Licht auf dem Galgen. Heiner Müller wird eines seiner bekanntesten Stücke, Der Auftrag, nach Motiven der Erzählung Licht auf dem Galgen schreiben. Eine Geschichte von Revolution und Verrat, in die Anna Seegers Ende der 50er Jahre ihre Erfahrungen mit Enthüllungen und Schauprozessen hineinträgt. Sie tut dies nicht direkt, sondern nutzt die geografische und historische Distanz der Geschichte. Eine Praxis, die in der DDR Schule machen sollte. Als sie aus Brasilien mit dem Schiff zurückkommt, steht in Berlin nicht nur die Mauer, sondern eben jener Heiner Müller am Pranger. Dessen Theaterstück »Die Umsiedlerin« oder »Das Leben auf dem Lande« nach Motiven einer Erzählung von Anna Seegers wird nach der ersten Aufführung verboten. Und dem jungen Autor droht nun die kollektive Verurteilung und der Ausschluss aus dem Schriftstellerverband. Die Präsidentin sieht sich mit einem bemerkenswerten Understatement genötigt, das Wort zu ergreifen. Genossen, ihr müsst entschuldigen, dass ich hier bin. Ich war eigentlich nicht eingeladen, allerdings war ich ja auch lange weg. Und zweitens müsst ihr entschuldigen, dass ich hier stehe. Ich bin eine also schlichte Epikerin und habe mit Dramatik nichts zu tun. Aber erlaubt mir doch, gekommen zu sein, denn ich habe gehört, dass sich dieser Mensch, der mir selbst persönlich unbekannte Müller und seine Frau, in außerordentlich schlechter Lage befindet. Es ist ja verständlich, aber ich glaube, dass es Mann und Frau ganz besonders dreckig geht und dass man vor der Frage steht, ob man diesen Menschen helfen will oder sie zugrunde richten will, muss, sich dazu berechtigt fühlt. Nun wird man sagen, das wollen wir nie als Kommunisten, sondern wir wollen den Menschen immer helfen. Ich bin aber sehr dafür, dass man sich in ganz anderer Weise als bisher mit diesen zwei begabten Menschen beschäftigt. Denn ob man die nun für ein bisschen mehr, ein bisschen weniger begabt hält, das ist erstens Geschmackssache, erstens eine Angelegenheit des Prophezeiens. Ja, das wissen wir noch gar nicht, ob der Mann sehr begabt ist oder ob er mittelbegabt ist. Jedenfalls ist er begabt. Er hat allen Ansatz zur Begabung und jedenfalls hat er eben Begabung, was ziemlich selten auf Erden und ziemlich selten in unserem Verband ist. Und wir sollen alles tun, um nicht diese Begabung von uns abzustoßen, sondern uns eingehend mit ihm beschäftigen. Eine Sache kann objektiv schädlich sein, aber eine große Gefahr ist es, den Ausdruck konterrevolutionär in Verbindung mit einem unter uns lebenden Menschen, der vielleicht guten, ganz sicher guten Willens ist, in den Mund zu nehmen. Ich weiß nämlich aus meiner eigenen Vergangenheit, dass man schreckliche Vorwürfe auf mich gehäuft hat, ich wäre antisemitisch und antisowjetisch. Das haben inzwischen verstorbene, aber sehr wichtige Genossen mir angekreidet. Und zwar, weil in meinem Roman Die Toten bleiben jung Nazis außerordentlich starke Reden im Nazisinne geführt haben. Man verwechselt oft die Meinung des Autors mit der einer negativen Figur. Die Nachhilfe in literarischen Fragen stößt auf taube Ohren. So wie ihre gesamte Intervention. Am Ende wird Anna Segers der Abstimmung über den Ausschluss Müllers aus dem Schriftstellerverband fernbleiben. Im Abstimmungsergebnis gibt es keine Gegenstimme, lediglich eine Stimmenthaltung. Diese stammt von Peter Hax. Ein Jahr später wird der Dramatiker mit seinem Theaterstück »Die Sorgen und die Macht« ebenfalls in die Schusslinie geraten und Anna Segers bemüht sich auch um ihn. Überhaupt engagiert sie sich gerade in den 1960er Jahren sehr für Autorinnen und Autoren der jungen Generation, versucht diese zu fördern und junge Talente zu schützen. Als der erste Roman der unbekannten Brigitte Reimann, Ankunft im Alltag, erscheint, reagiert sie auf die abfällige Kritik mit einer eigenen Rezension in der Wochenzeitschrift Sonntag. Brigitte Reimann notiert in ihrem Tagebuch: Brief von Anna Segers, die mein Buch gelesen hat und die so klug und freundlich darüber und über die Rezension schrieb. Ich war glücklich. Mein Ehrgeiz, etwas zu leisten, stieg für einen Tag ins Ungemessene. Anna Segers bemüht sich darum, einen anderen Geist zu verbreiten, freilich ohne damit wirklich anzuecken. 1961 laufen die Vorbereitungen für den 5. Schriftstellerkongress. In einem internen Sitzungsprotokoll kann man heute ihre persönliche Meinung zur Entwicklung der Literatur in der DDR nachlesen, die sich relativ deutlich von ihren offiziellen Verlautbarungen unterscheidet. Ich persönlich wäre dafür, den Bogen dessen, was wir an Literatur darzubieten haben, weiterzuspannen. Ich wäre dafür, falsche Urteile zu ertragen. Ich wäre der Meinung, dass sie in unserer Republik nicht schaden würden, sondern dass sie im Gegenteil viele Menschen zu unseren Diskussionen locken würden und dass die Deckung eines kritischen Sinnes der Beginn des Schöpferischen in der Kunst überhaupt ist. Eine solche Linie kann selbst sie als Präsidentin nicht durchsetzen. In der Nachbereitung der Konferenz bekennt sie, dass sie selbst auch manchmal doch ein wenig zu feige sei. So habe sie bei der Erwähnung eines Giftschranks für nicht zugängliche ausländische und deutsche Literatur nicht sofort protestiert. Ein solches Wort Giftschrank sollte in der Literatur nichts zu suchen haben. Eigentlich. Einer dieser Autoren, dessen Bücher in jenen Jahren im Giftschrank einen festen Platz haben, ist Franz Kafka. Dessen Roman »Der Prozess« steht in der Erstausgabe von 1925 im Regal in ihrem Arbeitszimmer, sozusagen griffbereit. 1963 kommt es im tschechischen Lieblice zur sogenannten Kafka-Konferenz, angeregt vom tschechischen Literaturwissenschaftler mit dem Ziel der Rehabilitierung Kafkas. Anna Segers reist mit einer vierköpfigen Delegation von DDR-Germanisten dort an, die darum bemüht sind, Kafka im Giftschrank zu belassen. Wie immer zeigt sich Segers loyal, nimmt an der Diskussion nicht teil, um die eigenen Leute nicht zu beschädigen. 1972 erscheint die Reisebegegnung. Nikolai Gogol befindet sich auf der Durchreise und verabredet sich mit E.T.H. Hoffmann, der extra aus Dresden anreist, in einem Prager Café. Segers schreibt über Hoffmann und es klingt wie ein Selbstporträt der Autorin. Menschen in seiner Nähe kümmerten ihn. Er war immer begierig, ihr Schicksal aus ihrem Aussehen zu erraten. Und dann ihr Schicksal weiterzudichten in Geschehnissen, die sie selbst nicht errieten. Die Lebenden tot machen und die Toten lebendig. Das gehörte zu seinem Beruf. Was längst geschehen war, noch einmal vergegenwärtigen und erraten, was in Zukunft passieren könnte. Während Hoffmann auf Gogol wartet, fällt ihm ein junger Mann an einem der Nachbartische auf, der dort sitzt und schreibt. Dieser stellt sich ihm als Franz Kafka vor. Sie kommen ins Gespräch und als dann auch noch Gogol hinzukommt, entspinnt die Autorin Anna Segers zwischen den drei Autoren ein Gespräch über Literatur, das man auch als eine Art Selbstgespräch der Autoren lesen kann. Kafka hatte nachdenklich zugehört. Sein Gesicht war fast schön, als er dachte, gewiss, jeder ist schuld an dem, was er schreibt. Jeder von uns muss wahr über das wirkliche Leben schreiben. Die Schwierigkeit liegt darin, dass jeder etwas anderes unter wahr und wirklich versteht. Die meisten verstehen darunter nur das Derbwirkliche, das Sichtbare und das Greifbare. Sobald die Wirklichkeit in Geträumtes übergeht, und Träume gehören zweifellos zur Wirklichkeit, wozu sollten sie denn gehören, verstehen die Leser nicht viel. Am Ende reist Gogol weiter, Hoffmann geht seiner Wege und Kafka bezahlt für alle drei die Zeche. Ende 1959 bekommt Anna Segers Besuch von einer jungen Autorin aus Halle, die von einer Bewunderin zu einer Kollegin und Vertrauten wird, deren Interesse am Werk der Älteren auch über deren Tod hinaus nie abreißen wird. Christa Wolf. Deren Hoffnungen und Wünsche an die neue Gesellschaft werden bei ihr, wie bei vielen ihrer Generation, spätestens Mitte der 1960er Jahre der Erkenntnis weichen, dass die Realität eine andere ist. 1965 kommt es beim 11. Plenum zu einer Generalabrechnung mit den Künstlern in der DDR. 12 DEFA-Filme des Jahrgangs werden verboten und verschwinden für 25 Jahre von der Bildfläche. Dem Liedermacher Wolf Biermann wird auf diesem Plenum Auftrittsverbot erteilt. Die Pflöcke sind eingerahmt. 11 Jahre später wird die Ausbürgerung des Sängers die Intellektuellen und ihr Land vor eine Zerreißprobe stellen. Auch der Literatur ergeht es auf dem Plenum nicht viel besser. Insbesondere der Roman Rummelplatz von Werner Breunig gerät exemplarisch in die Kritik. Christa Wolf hält eine engagierte Rede dagegen. In ihrem Tagebuchprojekt »Der 27. September« hält sie Anna Segers Reaktion darauf fest. Das Plenum hat entschieden. Die Realität wird abgeschafft. Anna Segers sagt, es gibt Schlimmeres. Unter Stalin wurden die Leute an die Wand gestellt. Jetzt nicht mehr. Ist das vielleicht kein Fortschritt? Im Übrigen geht es vorbei. Oder es bleibt so. Dann muss man sich auch darauf einstellen. Dann bestand sie darauf, in der Mittagspause mit mir ins Vorderasiatische Museum zu gehen. 5 Minuten, sagte sie, als ich abwehrte. Ich solle mitgehen, um etwas wirklich Schönes zu sehen. Jetzt lauf einfach mal hinter mir her und sieh dir die Sachen an, die ich dir zeige. Ein andermal kannst du dich länger umsehen. Und dann zeige ich dir mal, was Dekadenz ist. Heute Vormittag waren hier komischerweise lauter Nonnen. Weiß auch nicht, warum die herkommen und sich die ganzen nackten Ärsche ansehen. Und nun zeige ich dir noch die ersten Götterstatuen, diese Jünglinge. Da wirst du einfach schwul. Sie fuhr in der Luft mit der Hand die Hinterpartie einer der wirklich sehr schönen hermaphroditischen Götterstatuen nach. Das ist das Schönste an ihnen. Siehst du, die haben mehr Krach gehabt als wir und sowas Schönes ist rausgekommen. Dagegen ist doch Bräunig total unwichtig. Wenn man sich anschaut, was für uns wichtig ist, dann sind das eigentlich alles Geschichten von oder Romane von Niederlagen. Also gut, das Siebte Kreuz, einer kommt durch, einer schafft es. Aber sonst geht es ganz oft, dass es sich etwas wählt, wo etwas eben kein Sieg, eine Niederlage. Aber gerade eben in der Niederlage wird das Erzählen so wichtig. Und sie begreift, glaube ich, auch das eigene Schreiben als ein Nicht-Vergessen dieser Aufstände, dieses das Weitertragen, eben das Licht auf dem Galgen. Also dieses, der Revolutionär wird gehängt und dann fällt er ins Meer und wird von den Fischen gefressen. Aber in der Erinnerung, dass dem Aufbewahren beginnt das Licht auf dem Galgen zu leuchten. Also das Erzählen als ein Bewahren weitertragen und als eine Geschichtsschreibung von unten gegen die Geschichtsschreibung der Sieger. 1965 erscheint ein neuer Band von Anna Segers mit 9 Erzählungen. Die Kraft der Schwachen. Es handelt sich um lauter, unbekannte, einfache Menschen, sagen wir, ohne die geringste Spur von dem, was man Personenkult nennt. Menschen, die völlig lautlos etwas Wichtiges tun. Wenn ich nicht über sie schreiben würde, dann würde man nie das Geringste über sie erfahren. Es handelt sich hier um einen Zyklus von 9 Erzählungen, der als Ganzes gelesen werden kann. Was sie verbindet, ist die grundsätzliche Frage nach Gerechtigkeit in einer Welt, in der viel Leid existiert und viel Unrecht geschieht. Die vermeintlich Schwachen, zumeist handelt es sich hier um Frauen, zeigen ihre Kraft durch ihre Festigkeit und Zähigkeit. Es handelt sich um Leidensgeschichten ohne Pointe, was den Geschichten eine Vieldeutigkeit gibt, etwas Offenes. Es fehlt das Heroische. Die Utopie. Dem Bewusstsein politischer Einflusslosigkeit stellt sie den Glauben an die Macht des Erzählens gegenüber. Daran wird sie bis zum Schluss festhalten. Sie hat halt gewusst, was wichtig ist für sie, für ihre Umgebung und für die Zukunft. Und sie hat sich Sorgen gemacht. Wir haben ja sehr viel von Hoffnung und Glauben an Menschen gehört. Glauben an Menschen stimmt, ja. Hoffnung, weiß ich nicht. Es wurde mit dem zunehmenden Alter dunkler in ihrer Fantasie. Also die Kraft der Schwachen ist eine schöne Sammlung von Erzählungen. Wenn man dagegen hält, die spätesten Erzählungen, 3 Frauen aus Haiti, das ist schon sehr dunkel, muss ich sagen. 1978 stirbt Roddy. Im selben Jahr wird Anna Segers aus ihrem Amt als Präsidentin des Schriftstellerverbandes entlassen. Sie setzt sich wieder an ihren Schreibtisch in Adlershof und begibt sich noch einmal, ein letztes Mal, in die Karibik, in vergangene Zeiten. Sie schreibt 3 Frauen aus Haiti, 3 Frauenschicksale. In der Erzählung »Das Versteck« erzählt sie von dem Mädchen Tualina, das, nachdem sie als junge Frau an die Spanier verkauft werden soll, sich nach ihrer Flucht ihr Leben lang in einer Höhle versteckt und zur Legende wird. Die Erzählung endet mit einem Anfang. Einmal, als sie in ihrer Höhle lag, brach ein rasender Sturm aus. Das Meer riss Stücke der Küste ab, Bäume wurden entwurzelt. Die Wände der Höhle gaben nach. Tualina kroch durch den rückwärtigen Zugang, der zum Teil schon verschüttet war. Sie klammerte sich am Gestein fest, um zu verschnaufen. Ihr Gesicht war bald zerbissen von der Salzluft. Wo sind meine Kinder? Im Bergwerk? Gefesselt? Gefangen? Auf der See? Jeden Augenblick konnte die Brandung sie mitreißen. Mit letzter Kraft krallte sie sich an einen Felsbrocken. Sie fühlte bei aller Gefahr, dass das Meer ihr half, mit dem sie von klein auf vertraut war. Sie wusste, ihre Flucht war geglückt. Einfache ist das Schwierige. Eine lange Nacht über die Schriftstellerin Anna Segers von Steffen Thiemann. Es sprachen Anja Schneider, Nico Holonitsch, Sabine Falkenberg und Robert Frank. Ton Hermann Leppich. Regie Beatrix Ackers. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über eine andere deutschsprachige Autorin, und zwar keine geringere als die meistgelesene des 19. Jahrhunderts, die unter dem Pseudonym E. Marlitt, dem man nicht ansehen konnte, dass sich dahinter eine Frau verbarg, Romane geschrieben hat, die in Fortsetzungen in einer Zeitschrift erschienen sind und die mit dem Erfolg ihrer Romane diese Zeitschrift groß gemacht hat. Fontane hat sie um diesen Erfolg beneidet und versucht, auch in der Zeitschrift zu veröffentlichen, zugleich aber auf ihre Werke herabgesehen. Seien Sie gespannt auf E. Marlitt, das Genre des Fortsetzungsromans, das Geheimnis des Cliffhangers und die Frage nach der Kunst. Sie können alle lange Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.